Und ich würde sagen, es gibt keine Chance, dass Truman in einer irrealen Welt eine reale Person wird. Ja. Keine Chance. Wenn alles um dich herum fake ist, wie willst du eine reale Person in dieser Welt werden? How do you want to be a true man? Ja, ein true man, genau. Guten Morgen, Plur. Und in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Natürlich musst du damit einsteigen. Das größte und wichtigste Erbe dieses Films, die mimetisch gewordene Begrüßung Jim Carreys. Sehr schön. Ein Catchphrase, den ein Mensch erfunden hat, der nicht einmal wusste, dass er einen Catchphrase braucht, um Leute wieder in die Show reinzuholen. Wer hat das denn erfunden? Das ist eine gute Frage. Lass uns diese Frage zurückstellen. Wir reden heute über die Truman Show aus dem Jahre 1998 mit Jim Carrey in seiner ersten dramatischen Rolle. In seiner ersten wirklich ernsten Rolle. Ja. Wo er zum ersten Mal als Schauspieler wahrgenommen wurde, der nicht nur so Gaga-Slapstick-Humor à la Ace Ventura macht, sondern der auch was Ernstes spielen kann. Und auch der Beginn von mehreren ernsten Rollen, die er dann um die späten 90er und frühen 2000er Jahre rum hatte. Unter anderem den wir schon besprochen haben, nämlich Man on the Moon. Man on the Moon. Ja. Und auf jeden Fall zu erwähnen, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Genau, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. The Majestic wird, glaube ich, gerne noch so genannt in diesem Zusammenhang. Mm. Und dann hat er sich ja sogar ins Thriller-Genre gewagt. 2007 hat er Nummer 23 gespielt. Ein Ripper vom Deutschen, oder? Nee, hat nichts mit dem Deutschen zu tun. Es geht um jemanden, der potenziell paranoid schizophren ist, aber es ist nicht ganz klar. Er fühlt sich verfolgt von der Zahl 23 und es gibt einen klassischen Plot-Twist, ist so ein bisschen Gimmick-Film, düsterer Thriller. Wo ist der Unterschied zur deutschen Version noch? Es beruht nicht auf wahren Begebenheiten. Okay. Und es wird nicht die ganze Zeit das hervorragende Buch Illuminatus zitiert. Mm, das stimmt. Zu dem ich schon gesagt habe, also unser Podcast heißt ja leider nur Muss man sehen, nicht Muss man lesen. Aber wenn ich einen Muss man lesen Podcast machen würde, Johannes, würde ich dir wahrscheinlich das Buch Illuminatus als erstes auf den Tisch legen. Ja, aber dann haben wir erstmal ein Dreivierteljahr, bevor wir einen Podcast machen können. Und ich meine nicht Illuminati von Dan Brown, bloß nicht verwechseln, sondern Illuminatus, eine Trilogie von Robert Anton Wilson und Robert Shea aus den 70ern mit sehr viel Drogen, sehr viel Sex und sehr viel wilden Verschwörungstheorien. Ich habe dein gegoogelt zusammengekürzt im Schnitt, damit das so klingt, als wenn du das gewusst hättest. Gott sei Dank, ich danke dir. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Heute soll es um die Truman Show gehen, wo wir das Thema Überwachung auch mit drin haben und noch viele weitere. Johannes, führ uns doch mal ein in den Film. Ich führe uns ein bisschen ein in den Film. Es geht um Truman Burbank. Der ist, ohne es zu wissen, der Hauptdarsteller einer Fernsehserie. 24/7 wird fast jedes Detail seines Lebens in die Welt hinausgestrahlt und erreicht Millionen von Zuschauern. Regisseur Christoph ist seit 30 Jahren bemüht, sein Leben so spannend wie möglich zu inszenieren, ohne dass Truman was mitbekommt. Da dieses Filmset, auf dem er da lebt, zwar riesig ist, aber dennoch seine Grenzen hat, soll Truman ein möglichst perfektes Leben dargereicht bekommen, damit er nicht auf den Gedanken kommt, aus seiner Stadt und damit vom Set auszubrechen. Als es eine Reihe von Unfällen gibt, die Truman Hinweise liefern, dass er in einer Reality-TV-Serie lebt, passiert genau das. Er testet die Grenzen seines Lebens aus und sein Verdacht erhärtet sich, dass alles um ihn herum nur gestellt ist. Jim Carrey darf hier den Prototyp des Everyman spielen, der die Kraft aufbringt, aus seinem unsichtbaren Käfig auszubrechen. Seine bis dato dramatischste und ernsthafteste Rolle. Plur, als wir über Man on the Moon geredet haben, mussten wir feststellen, dass Jim Carrey doch den Hang dazu hat, seine Filme zu einer Jim Carrey-Show zu machen und die Authentizität der Figur hinter seiner Ego-Show ein bisschen zurücktreten muss. Ist das in diesem Fall auch so? Was meinst du? Wenn über diesen Film geredet wird, wird ja sehr viel über die Leistung von Jim Carrey geredet. Ja. Und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass es halt damals ein Novum war, dass dieser Clown in einer ernsten Rolle zu sehen ist. Ja. Damit sei nicht gesagt, dass das, was er macht, schlecht ist. Okay. Aber ich finde, es steht dann doch zurück im Vergleich zu seinen Co-Stars. Vor allem Laura Linney, die Meryl spielt, beziehungsweise Hannah, also seine Frau und die eigentlich Schauspielerin ist. Ja. Und Ed Harris, der den Christoph spielt. Hm. Und so viel über die große Leistung von Jim Carrey geredet wurde, habe ich jetzt beim erneuten Gucken gedacht, Es ist okay, er macht das, was er machen soll, aber Es ist halt trotzdem immer noch Jim Carrey und der scheint auch immer noch durch in dieser Rolle. Ich finde, Jim Carrey macht das hervorragend und ich erkläre dir auch innerhalb dieses Podcasts warum. Sehr gut. Du wirst am Ende wissen, dass das die beste Performance war, die man von Jim Carrey je gesehen hat, davor und danach vielleicht auch. Davor, also keine und Frage. Und dass er auch mit den Schauspielern auf einer Ebene ist. Auf einer Ebene. Okay, ich bin sehr gespannt drauf, aber springen wir doch einfach mal rein in den Film und in das ganze Setup, was wir haben. Was ja von Anfang an auffällt, ist, dass Peter Weir versucht, in der Inszenierung dieses Reality-TV-Flair sehr konsequent mit kleinen Inkonsequenzen durchzuziehen. Und das zum einen durch die Kamera. Wir werden eingeführt, vor allem in der ersten Hälfte des Films oder in den ersten zwei Dritteln des Films sogar sehr viel diese Kameras, die versteckt sind, diese Spycams. Und dazu sei gesagt, wir befinden uns im Jahr 1998. Das hatte durchaus einen visionären Touch damals, nämlich so kleine Kameras. Die gab es damals nicht. Damals war das noch nicht so, wie das heute ist. Heute ist, denkt man so, ja, pff, kein Ding. Ja. Aber das war damals tatsächlich was Ungewöhnliches. Und visionär. Ne? Also und visionär, absolut. Und zum Zweiten halt auch dadurch, dass er das sehr konsequent am Anfang inszeniert aus der Perspektive des TV-Zuschauers, der das guckt. Also wir haben die Credits, die Eröffnungs-Credits sind nämlich nicht Credits zu dem Film Truman Show, sondern zu der fiktionalen TV-Show Truman Show. Ja. Und die... Und wir sehen die Charaktere auch erstmal konsequent entweder in der Welt Trumans rumlaufen oder mit O-Tönen, mit Interviews, wo sie kurz was zu der Show sagen. Also wir blicken nicht hinter den Vorhang, sondern wir sind tatsächlich gefangen als Publikum dieser Fernsehshow. Und wie wir später dann auch erfahren, sogar die Musik, die wir hören, ist die Musik, die von Philip Glass, der hier auch einen Auftritt hat, für die Show gespielt wird live. Wer auch immer auf die Idee kommt, sowas, es ist bescheuert, aber egal. Ich meine, wenn die 24 Stunden am Tag live rausgeblasen wird, die Show, dann musst du jemanden haben, der das dramatisch begleitet musikalisch. Ich finde das einen genialen Kniff. Ja, aber es ist doch, ich weiß nicht. Also es gibt so einige Momente in diesem Film, wo die Suspension of Disbelief sehr herausgefordert wird. Nein. Und ich finde, den riesigen Dome vielleicht? Ja, den riesigen Dome, der tatsächlich im Gegensatz zur chinesischen Mauer tatsächlich aus dem Weltraum zu sehen ist. Ja. Und den irgendein Wahnsinniger, wahrscheinlich Christoph, direkt mitten in Kalifornien geflanscht hat. Gesagt hat, bam, so. Hier haben wir das. Ja, auch so Sachen wie zum Beispiel, hey, wir haben hier verdammt viele Statisten und wir haben verdammt viele Situationen, in denen die Statisten kostümiert sind und Zeug spielen, obwohl Truman selbst wahrscheinlich gar nicht in diesen Situationen drin ist und nur durch Zufall ein, zweimal reinstolpert. Genau. Wo man sich fragt, okay, wäre das wirklich notwendig oder hätte man das nicht noch ein bisschen einengen können? Der Film zeigt dir, es ist notwendig. Es ist in diesen zwei Momenten notwendig. Ja, aber wann kommen diese zwei Momente mal? Du weißt nicht, als Christoph, wann kriegt er einen Rappel und rennt mal in die verkehrte Richtung? Mann, das ist eine verdammt teure TV-Show. Aber sagt ja Christoph auch relativ früh, wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt einer kleinen Stadt und wir müssen eine ganze kleine Stadt organisieren und uns um die Leute kümmern und so weiter. Ist auf jeden Fall spannend. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, da noch ein bisschen näher reinzugehen, wie das Ganze organisiert ist und was für Fragen das aufwirft und was für mögliche Antworten natürlich auch, weil ich glaube, man kann zu sehr vielen vermeintlichen Plotholes kann man Antworten finden, die der Film einem nicht direkt hinlegt, die aber trotzdem irgendwie schlüssig und stimmig sind. Ja. Ich glaube, wir müssen uns nicht unbedingt am Filmgeschehen entlang hangeln, oder? Die meisten da draußen werden diesen Film gesehen haben. Ja, hoffentlich. Einfach mal davon aus. Wir sagen ja auch immer, Leute, es wird gespoilert hier. Ja, genau. Guckt euch den Film an, bevor wir drüber reden. Ja. Jetzt haben wir einen Film hier, der bei unserem Zielpublikum, das eher so tendenziell über 30 ist, genau in die richtige Zeit fällt und dieser Film, über diesen Film wurde damals einfach viel geredet, den hat jeder gesehen. Ja. Hast du ihn als Jugendlicher gesehen, als er ins Kino kam? Ich glaube, ich habe ihn relativ zeitnah gesehen und ich fand ihn mindblowing natürlich und ich merke, dass ich doch andere Themen damals hatte, als ich heute hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie hast du den wahrgenommen damals? Geht mir auf jeden Fall auch so. Ich bin in den Film gegangen und ins Kino und fand ihn richtig gut und der hat mich auch echt mitgerissen, obwohl es eigentlich um einen Mann in der Midlife-Crisis geht und das war ich damals noch nicht, das bin ich erst heute. Und was ich ein bisschen schade finde, so retrospektiv, der gehört zu den Filmen, wo ich so voll durchgespoilert war, als ich reingegangen bin und wusste, worum es geht und so weiter. Ich glaube, das ist ein Film, der wirklich noch mal mehr Spaß macht, wenn man unvorbereitet reingeht und so überhaupt nicht weiß und dann so langsam in diese Welt reingezogen wird. Es gibt ja keinen großen Plot-Twist, aber trotzdem wird man so nach und nach reingezogen in dieses Setup. Was ist hier besonders? Wie funktioniert das überhaupt? Ja. Bis zu dem Punkt im Mittelteil, wo dann wirklich ganz konkret gesagt wird, wie diese Show funktioniert. Genau. Es dauert dauert ja zum Beispiel, bis wir das Publikum sehen zum ersten Mal. Ja, ja, ja. Und es dauert, bis wir zum ersten Mal Christoph bei seiner Arbeit sehen und sein ganzes Team. Was ganz am Anfang einmal. Aber der verschwindet ja dann für eine Stunde und ja, dann genau. Kommt dann erst wieder. Und genau, wir sehen am Anfang ja wirklich auch so erst den Produzenten und was für Schwächen er hat und wie manipulativ er ist und so, das erfahren wir dann halt erst deutlich später. Ja. Was ich aber auch tatsächlich einen schönen Aufbau finde. Total. Ich finde, der Film hat ein sehr gutes Gespür dafür, dich so reinzuziehen in diese Welt. Mhm. Und dann diese entscheidenden emotionalen Kipppunkte zu setzen. Ja. Ich möchte gleich am Anfang die Gretchenfrage stellen. Ob das die Gretchenfrage ist, ich nenne es jetzt einfach mal so. Aber weil die große Frage, die sich mir aufdrängt beim Gucken ist, wäre dieser Film besser oder schlechter oder wäre das überhaupt eine Option, den Film zu einem Plot-Twist-Film zu machen? Zu sagen, nein, ich zeige nicht von Anfang an, dass das eine TV-Show ist. Ich nehme die ersten paar Minuten weg, wo Christoph auch auftaucht und ich mache auch den Vorspann nicht, wo ja eigentlich der Vorspann der TV-Show gezeigt wird und nicht des Films. Ja. Und lasse den Zuschauer des Films zusammen mit Truman entdecken, dass er in einer TV-Show ist. Warum ist das wichtig, dass es das nicht ist? Und wäre es ein anderer Film oder wie anders wäre der Film? Weil man muss auch dazu sagen, dass das Originaldrehbuch erst nach 40 Minuten klar macht, dass da wirklich eine TV-Show ist. Andrew Niccol ist ja für das Originaldrehbuch verantwortlich und Andrew Niccol hatte am Anfang, als er das Drehbuch Anfang der 90er geschrieben hatte, 1991, komplett anderes Szenario im Kopf. Ja. Die Malcolm-Show. So düster. Richtig abgefuckt düster. Sollte in New York spielen und sollte tatsächlich mehr Science-Fiction-Thriller sein und deutlich mehr an den Vorbildern aus Twilight Zone und so angelehnt sein. Ja. Unter anderem mit einer Szene, wo Truman an einer Vergewaltigung vorbeigeht und nicht einschreitet, um zu zeigen, wie komplett delusional er ist, wie komplett fertig er ist. Ja. Und er ist Alkoholiker in der Originalversion. Also hat überall. Er ist gewalttätig gegenüber seiner Frau. Genau. Also es sind schon wirklich ein paar üble Sachen dabei. Und er hat Sex mit einer Prostituierten, die er wie Sylvia anzieht. Oh nein! Also das, was im eigentlichen Film landet, ist ja auch schon ein bisschen creepy, wie er diese Modezeitschrift so nach und nach auseinanderreißt, um ihr Gesicht zusammenzusetzen. Aber das ist nochmal deutlich düsterer im Ton. Und offensichtlich gibt es auch eine Szene, in der er damit droht, ein Kind umzubringen, ein Baby umzubringen. Ach du Scheiße. Und er neigt doch öfter zur Gewalt, und er ergreift auch mehr zur Gewalt, um sich eben aus diesem Gefängnis zu ziehen. Ja, und am Ende trifft er tatsächlich auch Christoph und versucht ihn zu erwürgen. Ja. ich finde es gut, dass es so geworden ist. Ich glaube, ein Plot, es ist von der Art, wie es aufgebaut ist, als emotionaler Film und als tragikomischer Film, würde es mit Plot-Twist, würde uns vieles weggenommen werden. Ja. Was am Anfang wirklich schön ist. Zum einen die satirischen Momente, also dieses Product Placement ist ja so ein Running Gag da drin. Und es ist jedes Mal toll und man freut sich drüber, wenn man einfach versteht, was da passiert. Man merkt so, dass diese Schauspielerin so Freude daran hat. Diese Schauspielerin, also Laura, ne? Laura Linney spielt Meryl Burbank, beziehungsweise Hannah Jill heißt sie tatsächlich im Film. Die haben Peter Weir und Andrew Niccol haben den Leuten gesagt, macht mal Lebensläufe. Macht euch mal Gedanken darüber. Ja. Und das merkt man gerade in diesen kleinen Rollen, finde ich. Und gerade bei der Hannah, beziehungsweise Meryl, merkt man das extrem, weil sie hat dieses, du kannst dir vorstellen, sie hat einen guten Deal mit diversen, mit diversen Unternehmen für Product Placement. Ja. Und sie schöpft das richtig aus und sie muss aber immer die Spots finden. Und irgendjemand hat gesagt, es gibt so eine totale Verzweiflung in ihr. Ja, total. Und die spielt sie aber auch wirklich gut. Die ist wirklich toll, ja. Dieses 50er-Jahre-Lächeln, wenn sie irgendwas vorstellt und du siehst, aber immer so ein Stück Angst in ihren Augen. Ja. Nicht nur Angst vor Truman, dass er ausrasten könnte, sondern auch vorher schon so ein Stück Verzweiflung. This is my life. Ja. Die Schauspielerin hat mal gesagt, dass sie beschlossen hat, dass die Figur irgendwann mal gesagt hat, okay, ich mach das jetzt. Und ich quetsche das letzte bisschen raus, was ich kriegen kann. Die macht jeden Werbedeal. Die macht alle Frontcover auf irgendwelchen Zeitschriften, Interviews und so weiter. Ihr ganzes Leben ist nur mit diesem Set verbunden. Ja. Und die versucht da alles rauszuziehen, was irgendwie geht. Und sie spielt das Spiel von Christoph konsequent mit, ne? Absolut. Es gibt keine Sexszenen. Wir sehen ja nichts, wie sich die Wachmänner beschweren, die das Ganze gucken. Die sagen, ah, man sieht dann, wie der Wind ins Fenster, in den Vorhang bläst und Musik spielt. Und das ist eine super Szene, wie die beiden da sitzen und gucken. Und die werden ja immer wieder reingeschnitten. Und ich finde es so großartig. Gerade diesen Satz, boah, scheiße, dann wollen die da immer wegcutten und dann sieht man nur diesen blöden Vorhang. Ich will den Sex sehen. Und ich finde das so gut, dass sie das wenigstens einmal adressieren, ne? Ja, total. Und das macht ja auch Sinn. Truman Show soll eine Show für die ganze Familie sein. Natürlich wird da keine nackte Haut und auch kein Sex gezeigt. Mm. Und aber die Konsequenz ist natürlich krass. Wir wissen, dass Meryl schläft mit diesem Mann, den sie ja nur geheiratet hat wegen dem TV-Deal. Mm-hmm. Sie wurde da ganz klar reingeschleust. Es ist eine arrangierte Ehe. Es ist eine Fake-Ehe. Mm-hmm. Aber sie macht das Ding mit und sie wäre auch bereit, sich von ihm schwängern zu lassen. Wenn es nicht anders gelaufen wäre dann im Laufe der Handlung, hätte sie sich auch von ihm schwängern lassen, ein Kind von ihm mit ihm auf die Welt gebracht und wohlgemerkt ihr eigenes Kind mit dem Wissen, dass sie dieses Kind sein Leben lang belügen wird. Ja. Das ist schon ziemlich hart. Es ist absolut düster. Das Krasse, und ich glaube, deswegen ist es Möchtest du Tee, Johannes? Oh, Blockkugler. Ja, das Problem ist, ich komme nicht ran. Ich würde dir so gerne Tee geben. Gib mir mal deine Tasse. So, ich gieße dir jetzt Tee ein und du erzählst uns, wie düster das mit Laura ist. Also es ist auf so vielen kleinen, subtilen Ebenen düster. Man denkt vielleicht gar nicht drüber nach, wenn man sie sieht, weil es einfach witzig ist, wie sie sich verhält und wie sie dieses Product Placement macht und wie sie Truman sagt, oh, wir brauchen unbedingt einen neuen Rasenmäher und dann einmal in die Kamera lächelt und sagt, nämlich von diesem Modell. Oder wenn sie ihm sagt, ich mach dir deinen Lieblingskakao. Ich wette mit dir, Truman hasst Kakao. Oh Mann, ja. Aber wenn man sich dann so ein bisschen Gedanken drüber macht, was macht diese Frau da eigentlich? Mm. Und wie verzweifelt muss sie in so vielen Momenten sein? Truman sagt ja auch irgendwann zu ihr, du kannst mich überhaupt nicht ausstehen. Warum willst du überhaupt ein Kind mit mir haben? Ja. Wo es offensichtlich schon so subtile Botschaften, einfach so subtiles Verhalten von ihr gibt, dass ihn das auch erahnen lässt, dass sie halt nicht glücklich mit dieser Ehe ist, sondern dass sie diese Ehe aus anderen Gründen macht. Ja. Auch wenn er nicht weiß, aus welchen. Es ist auch zu merken die ganze Zeit, dass er das irgendwie spürt. Aber da müssten wir jetzt zu Jim Carrey rübergehen, lass uns mal Laura zu Ende bringen. Diese Frau macht einen Höllenjob, finde ich, großartig. Ja. In jeder Situation. Und ich finde, eine der besten Situationen ist, wie sie von Jim Carrey angegangen wird, von Truman, weil er inzwischen so tief drin ist, dass er denkt, was zur Hölle ist hier los? Und sie fühlt sich bedroht und sie ist so verzweifelt in der Situation, dass sie zum Product Placement greift. Sie greift zu dieser Kakaodose und versucht ihm, ja, ich könnte dir einen Kakao machen und macht ihren Werbetext da, spult sie da runter. Und es ist so krass, auf welche Art und Weise sie das macht, weil sie so viel Angst hat und da reinflüchtet. Und es ist so gut gespielt, finde ich. Das Krasse ist, toll. Das Krasse ist ja auch, wenn wir uns vorstellen, sie, ich meine, okay, sie, es ist eine arrangierte Ehe oder so weiter, aber sie lebt mit ihm seit vielen Jahren. Ja. Und sie will, wie gesagt, sie wird ein Kind mit ihm kriegen. Das heißt, da ist schon irgendwie so eine Art Band, das sich dann entwickelt hat wahrscheinlich. Ja. Aber sie sieht dann halt, sie sieht alles, was er da macht. Sie sieht, dass er die Fotos von der anderen hat. Sie weiß, dass er nach Fidschi abhauen will. Mhm. Sie weiß, dass er eigentlich eine andere verliebt ist. Und das musst du ja auch erstmal schaffen. Das musst du ja mental schaffen, selbst wenn sie nicht in ihn verliebt ist. Ja. Dieses Gefühl zu haben, er ist mit mir verheiratet, aber er sehnt sich nach einer anderen und versucht alles, um die zu finden. Ja. Das muss richtig hart sein emotional. Sie muss so detached sein von allem. Also von sich, ihrer Rolle, von ihm, von der Ehe mit ihm. Das ist so psychopathisch eigentlich. Ja, und gleichzeitig, aber sie tut uns leid, oder? Ja, total. Ich habe so viele Momente, wo ich denke, ach, diese arme Frau. Und aber Gott, schrecklich, skrupellos, aber diese arme Frau. Das ist eben genau das, ne? Diese beiden Seiten. Man denkt die ganze Zeit, was für ein Arschloch, was für eine Scheißfrau, was macht die da? Und auf der anderen Seite, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja. Es ist wirklich hart und der Film wirft einen da echt durch Emotionen durch. Das ist genau das Gleiche mit Marlon. Oh ja, Marlon finde ich total spannend. Es gibt ja eine Deleted Scene, ich habe sie leider nicht gefunden. Ich auch nicht, ja. Relativ gegen Ende, wo alle nach Truman suchen und dann Marlon stolpert zufällig über ihn und verrät ihn aber nicht und geht weiter und macht so, als hätte er ihn nicht gesehen. Ja. Es gibt von dem Schauspieler ein Zitat, der mal erklärt hatte, was er so darin sieht und dass er eigentlich sehr, sehr schlechtes Gewissen hat und dass er den Schauspieler, den er spielt, so spielt, als ob der Schauspieler wochenlang zwischendurch und monatelang in Drogen abgesunken wäre und irgendwie so einfach aus schlechtem Gewissen heraus Truman gegenüber. Und es wird ja auch im Film immer mal wieder gesagt, ja, da warst du gerade weg auf Vacation oder da warst du gerade irgendwie, bist du durchs Land gereist als Vending Machine Supplier, was ist das für ein Job? Aber er ist offensichtlich immer mal länger weg gewesen. Ja. Noah Emmerich spielt den Marlon, beziehungsweise Lewis, wie der Name des fiktiven Schauspielers ist, der den Marlon spielt. Und er hat offensichtlich ein Alkoholproblem. Ja. Beziehungsweise er hat einen Vertrag mit dieser einen Biermarke. Marke, die extra für diesen Film gemacht wurde und die seitdem in zahllosen Filmen aufgetaucht ist. Oh, okay. Es ist eine typische Filmbiermarke. Also wir wissen ja, in Amerika ist tatsächlich Product Placement, machst du nicht einfach, sondern wenn, dann machst du es gezielt, wenn du den Vertrag kriegst. Ja. Und wenn nicht, dann nimmst du Fake-Produkte. Und die Studios greifen auf Fake-Produkte zurück und haben natürlich Produktentwickler, die diese Fake-Produkte entwickeln. Mhm. Und für Truman Show wurde dieses Bier entwickelt. Und offensichtlich hat dieses Bier, das Marlon ständig mit sich rumträgt, diese Dosen, die er ständig bei sich hat, hat irgendwie geklickt beim Studio vom Design her. Hm. Was dazu geführt hat, dass dieses Bier in den 2000er Jahren in zahllosen Serien und Filmen auftaucht. Das Pence Pavels. Okay. Das ist einfach das Bier, wenn man, ich bin nicht aufmerksam genug für sowas, aber offensichtlich, wenn man viel 2000er TV geguckt hat, dann hat man das in allen möglichen Sendungen gesehen. Ja. Wir hatten das mal bei Werner, glaube ich, hatten wir Bier schon mal und da gab es auch eine andere Biersorte, Bier... Bölkstoff. Naja, nicht Bölkstoff, sondern ich hatte da noch einen anderen, eine Biermarke gefunden, die für Filme existiert. Ja. Das ist super, super interessant, auch überhaupt, was allgemein so an Marken und die Requisiteure müssen ja irgendwie ein Set ausstatten, wie du schon sagst, ne? Und da will man nicht immer Product Placement betreiben, dann musst du halt auch mal einen Laptop hinstellen, der nicht von Apple ist. Was ich krass finde bei Marlon... Es wird ja thematisiert, dass sie seit ihrer Schulzeit Freunde sind. Mhm. War er in der Grundschule, wo sie sich anscheinend kennengelernt haben, ein eingeweihter Schauspieler? Ja. Wurde er engagiert, um das durchzuziehen und hat das seit der Grundschule durchgezogen, ohne aus der Rolle zu fallen? Es ist der absolute Hammer. Das ist mein Suspension of Disbelief-Moment, wo ich denke, na, komme ich nicht ganz mit. Deine Sachen, die du vorhin gesagt hast, schenke ich dir. Aber da komme ich absolut mit. Aber bei dieser Sache... Dass du ein 5-jähriges Kind hast, das einmal gesagt bekommt, du darfst ihm aber nicht sagen, dass er in einer TV-Show ist. Dass der das nicht irgendwann macht, das kannst du nicht, also vergiss es. Ja, naja, es könnte halt sein, also wenn man versucht es zu erklären, könnte man sagen, Marlon war nicht die ganze Zeit in On The Joke. Ja. Und hat es erst so irgendwie später erfahren. Ja, wobei er dann müssten sie ihn halt mit einer Familie nach Seaheaven pflanzen, die auch für ihn spielt. Ja, ja, genau. Dass das alles ein normaler Ort ist. Es ist so ein bisschen zweifelhaft. Ja. Ich glaube, es gibt auch noch mehr Momente da drin. Aber was ich bei Marlon ganz interessant finde, also ich finde, Marlon ist für mich kommt deutlich kaltblütiger rüber als Meryl. Mhm. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er in dieser ganz zentralen Szene so dich lügt. Ja. Und in dieser emotionalen Szene und dann auch so dreckig dieses, er lässt sich von Christoph ins Ohr flüstern, was er zu Truman sagt. Ja. Und dann sagt er das zu Truman und Teil dieser Aussage ist, ich würde dich niemals anlügen. Wahnsinn, das ist schon ziemlich dark. Und deswegen würde ich sogar sagen, Marlon ist, ohne Wissen über diese Deleted Scene, ist Marlon für mich eigentlich sogar der kaltblütigste von den Leuten, die eng an Truman dran sind. Mhm. Es gibt ja auch diese, auch eine gelöschte Szene, die Bevorbesprechung, wo Christoph mit dem Cast darüber redet, wie es weitergehen soll. Eine tolle Szene. Ich finde es schade, dass die rausgefallen ist. Mhm. Das wäre so von den Deleted Scenes, die man findet sie auf YouTube fast alle, ist die eigentlich die, wo ich am ehesten gesagt hätte, die wäre spannend gewesen, drin zu halten, weil da die Dynamik zwischen den Charakteren gezeigt wird. Ja. Unter anderem, dass Meryl bzw. Hannah nicht mehr mitspielen will, logisch, nachdem sie von Truman bedroht wurde mit einem Schellgerät, mit dem man alles Mögliche machen kann. Und sie hat eine Halskrause. Oh. Ja. Also es scheint ihr nicht gut zu gehen. Ja. Und da wird dann die neue eingeführt und sie ist genau wie Meryl, man merkt schon, die hat auch schon das Geld leuchtend in den Augen. Mhm. Aber es wird zum Beispiel auch gezeigt, wie die Schauspielerin, die seine Mutter spielt, agiert. Ja, ja. Ja. Die dann zu der Neuen sagt, oh, ich fand dich großartig als Ophelia. Ja. Und dann sehen wir halt Marlon, der sich total drüber freut, als Christoph sagt, und übrigens, die erste Live-Empfängnis wird auch stattfinden. Und der klatscht dann. Yeah! So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe das Gefühl, Marlon, wie gesagt, ohne diese Deleted Scene, wo ja Truman passiert, lässt, ist Marlon für mich der größte Speichellecker und kaltblütigste Speichellecker vom ganzen Cast. Ich habe das Gefühl, dass man es ein kleines bisschen durchsieht, aber es kann auch sein, dass ich im Nachhinein, nachdem ich das jetzt weiß, dass diese Deleted Scenes existieren, das umdeute in meinem Kopf. Es kann sein, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man bei ihm so ein bisschen die Traurigkeit über das, was da die ganze Zeit passiert, schon irgendwie mitspürt. Das macht's, das ist auf jeden Fall da. Man sieht ja auch die Freundschaft mit Truman. Ist es eine ehrliche Freundschaft? Freut er sich, Truman zu sehen? Weil ich meine, wenn sie zusammen sind, hat er nichts anderes zu tun, als Bier zu trinken und zu sagen, das ist ein Bier. Das ist auch einer der großartigen Product Placement Momente, wirklich. Wenn er sagt, in der Werbestimme, der größten Werbestimme, die ihm zur Verfügung steht, das ist ein Bier. Das ist toll. Und er ist halt auch wirklich sehr viel damit beschäftigt, Truman auszureden, dass er abhaut. Mm. Ne? Also er wird ständig benutzt, um Truman das auszureden und zu sagen, ey, bleib hier, Sea Haven, ist doch der schönste Ort der Welt und so weiter. Weißt du, was ich glaube? Dieser Typ ist einfach gebrochen worden. Der macht das so viele Jahre. Und es wird ja gesagt, dass immer wieder Momente gab, wo irgendjemand versucht, in die Show reinzukommen und irgendwie zu sagen, hey, Truman, du bist eigentlich nur in der TV-Show, und die transportieren die Leute alle ab und schaffen es irgendwie zu verhindern, dass Truman das wirklich mitbekommt. Und ich kann mir vorstellen, dass er solche Momente auch hatte und dass er einfach von der ganzen Firma, von seinem Job einfach gebrochen wurde. Vielleicht, ja. Und dass er irgendwann nicht mehr, den Widerstand nicht mehr leistet. Ja, er hat auf jeden Fall eher im Gegensatz zu Meryl, die das ganze Spiel so sehr enthusiastisch mitspielt, hat er sowas Resigniertes auch ein bisschen. Ja, naja, also die Szene, die du ansprichst, ist halt wirklich heartbreaking, ne? Wollen wir uns kurz dieser Szene widmen? Ich finde, das ist eine ganz zentrale, absolut, und ganz wichtige Szene. Absolut, gerne. Die ist so wichtig für diese ganze Situation, für Jim Carrey auch, auf den wir dann auch gleich nochmal genauer eingehen müssen, wie er da sitzt und völlig verzweifelt ist, weil er das Gefühl hat, okay, es ist einfach zu, die Hinweise verdichten sich, es ist irgendwas nicht richtig und alles passiert irgendwie für mich, aber ich weiß nicht warum. Und dann sitzt er da mit seinem besten Freund und der sagt, wenn die alle in on the joke sind, dann müsste ich ja auch in on the joke sein. Also, das macht mich fertig. Ich würde dich niemals belügen. Und das Gesicht von Jim Carrey ist der Hammer in dem Moment. Mhm. Weil er, in dem Moment geht's ihm auf. Scheiße. Mein bester Freund ist in on the joke. Meinst du? Ja. Oh, interessant. Das ist das, was Jim Carrey da spielt. Ich hätte nämlich gesagt, Jim Carrey spielt eher ein Schuldbewusstsein. Nee. Dass sein Freund sagt, oh mein Gott, du verletzt mich gerade, indem du sagst, dass ich ein Betrüger und Lügner bin. Parallele zu der Vater kommt wieder. Das ist ja kurz danach. Ja. Wenn er seinen Vater umarmt und weint. Ja. Na, Aufnahme, müssen wir auch noch drüber reden. Ja. Dann weint er nicht, weil der Vater wieder da ist. Du meinst, er weint, weil er verstanden hat, dass er von seinem Freund und von seinem Vater verraten wurde? Ja. Okay, kommen wir gleich nochmal da zurück, weil diese Szene hat so viele Fallstricke. Ja. So viele emotionale Fallstricke. Kommen wir doch zu seinen Eltern. Kommen wir zu seiner Mutter, die ja ein bisschen präsenter ist in dem Film, und zu seinem Vater, der erst sehr spät dann wieder zurückkommt. Ja. Und seine Mutter, also auch wieder krass, natürlich ist er nicht ihr leibliches Kind, aber sie war sein ganzes Leben lang seine Mutter und sie belügt ihn permanent. Ja. Und das ist schon krass, und sie redet ihm die Sachen aus, sie macht ihm Schuldgefühle die ganze Zeit für den Tod seines Vaters. Er wird mehrmals in dem Film für den Tod seines Vaters verantwortlich gemacht. Und sie stichelt aber auch mit dem Kinderwunsch, ne? Ach, ich möchte unbedingt mal noch so ein kleines Enkelchen im Arm halten. Ja. Also sie hat das auch so gut drauf, diese Psychologie. Ich wette mit dir, die haben im Hintergrund irgendwann mal ein Meeting gehabt, ein Produktionsmeeting mit den Schauspielern. Das sind die Sachen, da wollen wir hin, und das sind die Triggerpoints bei ihm. Da müsst ihr drauf drücken. Ja, damit kriegt ihr ihn. Und es ist ja, zwar haben die alle einen Knopf im Ohr, aber es ist schon auch eine Impro-Show. Die müssen alle reagieren auf ihn. Ne? Ja. Die können nicht einfach irgendein Drehbuch abspulen, egal was er sagt. Das heißt, sie bekommt da wirklich mehr als nur, ich mache meinen Job. Sondern sie ist wirklich einfach zu gut in diesem Job, als dass sie unschuldig wäre. Ja. Definitiv. Ist schon echt krass. Also es ist ziemlich hart. Es ist schon schlimm genug, wenn Eltern in der Realität so sind, ne? Und so nerven mit Kindern, dass sie sich Enkelkinder wünschen. Aber dann noch dieser zusätzliche Twist, dass das Ganze fake ist und gespielt ist. Ja. Und sie will ihn dazu bringen, ein Kind in diese Welt zu setzen, ein Kind, das Gefangener sein soll. Ja. Shit, es ist eiskalt. Es ist düster. Es ist unglaublich düster. Und dann haben wir Trumans Vater, der von Brian DeLay gespielt wird, der ja relativ spät reinkommt. Und der auch jetzt, von dem wir jetzt nicht so viel sehen. Nein, leider nicht. Also daher von meiner Seite keinen großen Take auf Trumans Vater. Ich finde es ganz spannend, dass am Anfang kurz erzählt wird, wie das war mit seinem Tod, den sie gefaked haben. Ja. Und dass er damit unzufrieden war. Es ist eine schöne Szene, wie er dann im Wasser ist und sich drüber aufregt. Ah, jetzt habe ich diesen Tod gespielt, shit. Und man merkt, er ist halt auch wirklich devastated, weil er gerade sein Kind verloren hat. Und sein Kind hat seinen Vater verloren. Und es ist ziemlich hart auch. Wie düster ist es bitte, so eine Storyline zu entwerfen? Ja, total krass. Ne? Also Christoph hat echt einen Arsch offen. Es ist wirklich unglaublich. Natürlich machen die das, damit er Angst vor Wasser hat, damit er da nicht raus will. Ne? Damit er nicht über die große Brücke hinüber will, die halt in die Freiheit gehen könnte. Ja. Ne? Klar, aber Meine Güte, was für perfide Sachen dahinter stecken, ist unglaublich. Und dann noch einmal, also das, ich glaube, damit haben wir so die Großen vom Cast abgehandelt. Mhm. Dann noch einmal ganz kurz, ganz, ganz viel Liebe für die ganzen kleinen Statisten, die in diesem Film vorkommen, ja. In dieser Show und in diesem Film vorkommen und die keine große Rolle spielen, aber in unserer Filmhandlung selbst dafür verantwortlich sind, Truman zu bestimmten Sachen zu bringen oder bestimmtes Product Placement zu machen und so weiter. Ja. Und gleichzeitig von DarstellerInnen gespielt werden, die das einfach auch so herzallerliebst witzig machen. Ja. Um nur ein paar zu nennen. Die Zwillinge. Die Zwillinge sind super. Ganz toll. Die ihn so aggressiv gegen dieses Werbeplakat pressen, damit es auch wirklich jeder sehen kann. Es gibt diese eine, ich glaube, das ist dort, wo er dann so ein bisschen die Schriftzug verdeckt. Ja. Und dann schalten die auf die andere Kameraeinstellung, damit sie die Werbung ordentlich sehen können. Der Vorstand. Und diese Zwillinge waren keine richtigen Schauspieler, ne? Die waren Sicherheitsleute am Set. Ach so. Und irgendjemand fand die so geil von ihren Verhalten. Die haben wohl mit Jim Carrey halt ein bisschen gequatscht oder so. Okay. Und irgendjemand fand das voll witzig. Oh Gott. Und hat gesagt, okay, komm, den geben wir auch noch eine kleine Rolle. Gott, wie süß. Unser Busfahrer / Fährenfahrer. Ich finde den großartig. Der große Held dieser Hintergrund-Cast-Geschichte. Ich finde den so toll, weil er wirklich ganz honestly devastated ist, dass Truman jetzt nicht wegfahren kann. Ja. Es tut ihm so leid. Ja. Es ist so traurig. Ich verstehe nicht, warum sie jemanden für diese Rolle casten, der keinen Bus fahren kann. Es ist ja wirklich dämlich. Also, aber man muss dazu sagen, natürlich wollen sie das einmal stark machen, ne? Das sind alles Schauspieler. Ja. Derjenige, der diese OP machen soll, ist natürlich auch kein Schauspieler, kein Operateur. Ich mache jetzt mal einen kleinen Schnitt vielleicht hier. Ja. Und unsere Patientin, wupp. Es ist super. Hat er ihm wirklich gerade ins Bein geschnitten? Also, er sagt danach so, okay, das sollte vielleicht jemand anderes machen. Er hat offensichtlich mit dem Skalpell einen kleinen Schnitt gemacht. Oh Gott. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so groß war, weil sie hat ja auch nicht vor Schmerzen geschrien dann. Aha. Aber ich gehe mal davon aus, dass der zumindest kurz, also der ist auf jeden Fall aufs Ganze gegangen. Ne? Ja, ja. Das ist auch diese Anspannung im OP, als er sagt, Skalpell bitte, mit zitternder Stimme. Und noch ist die Schauspielerin, die auf der Liege liegt, ruhig. Wohlgemerkt, da soll eine Amputation gedreht werden. Und dann nimmt er das Skalpell in die Hand und merkt, dass Truman immer noch da steht, geht runter und dann ist der Moment, wo sie auch Panik kriegt, zurecht. Das ist eine der Szenen, wo ich denke, okay, es ist tatsächlich gut, dass sie das Ganze leichter gemacht haben als ein Rainy New York, da, wo alles nur den Bach runtergeht. Ja. Wo du wirklich so einen Kontrast herstellst, der das Ganze fast noch schlimmer macht. Weil du machst das Ganze light und komisch und lustig und alle spielen irgendwie die Komödie. Aber das Thema, was drunter liegt, wird umso stärker düster. Ja. Es ist wirklich krass. Ja, ja, es ist ein Film, der sehr lighthearted ist an der Oberfläche. Ja, ja. Und der es auch einem erlaubt, das so lighthearted zu gucken. Mhm. Aber der natürlich diesen Subtext die ganze Zeit mitträgt. Und wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dann sind alle diese Figuren, die eigentlich witzig sind, entweder weil es halt so satirisch dargestellt ist oder die auch irgendwie süß sind, werden plötzlich ziemlich abgefuckt. Zum Beispiel auch Trumans Nachbar mit dem Hund. Und dieser Hund, der immer so bei Truman hochspringt und der Nachbar sagt, ach, Truman, der will doch nur spielen. Mhm. Der Nachbar bringt echt oft den Müll raus. Mhm. Natürlich für die Kamera. Er hat die Mülltonnenkamera. Mhm. Und dann aber haben wir diese Szene, wo sie Truman suchen und dieser Hund ist außer sich. Und dieser Hund will Blut sehen. Es ist unglaublich, oder? Meine Güte. Und das sind so kleine Sachen, ich glaube, dafür liebe ich den Film sehr, dass so viele kleine Sachen wirklich auch eine Rolle spielen. Also es ist nicht der Hund einfach nur so eingeführt, sondern der macht später wirklich die Szene wesentlich und gefährlich und so. Ja. Das heißt, jedes kleine Ding, was im Hintergrund passiert, spielt wirklich eine Rolle und ist nicht einfach nur so, ja, da brauche ich noch jemanden, der von links nach rechts geht. Ja. Und dann kommen wir zu dem Hauptdarsteller, zu Truman selbst, der keine Ahnung davon hat, dass er Hauptdarsteller ist. Ja. Du findest es Jim Carreys beste Rolle. Ja, ich glaube ja. Vielleicht müsste ich nochmal Eternal Sunshine of a Spotless Mind sehen, aber hier finde ich, passt er da voll rein. Ich sag dir auch warum. Ja. Jim Carrey hat trotzdem noch ein bisschen Jim Carrey drin, da gebe ich dir recht. Aber das hat jeder Schauspieler. Cary Grant ist immer Cary Grant. Geschenkt, auf jeden Fall. Ne? So, ich glaube, dass die Manierismen, die er hat, dieses übertriebene Lächeln und dieses leicht comichafte Spiel, was er ja immer zwischendurch wieder rausholt, was aber nicht durchgängig ist. Das ist etwas, was Truman sein Leben lang anerzogen bekommen hat. Mhm. Jedes Mal, wenn er entertaining war, haben die Leute gesagt, ja, das ist gut, mach weiter so, die Leute leben das. Weißt du? Und ich glaube, dass dieser Mensch keine Chance hatte, ein normaler Mensch zu werden. Ja. Und es wird im Film gesagt, auf perfide Art und Weise wird gesagt, um Werbung für das Ding zu machen, wir haben eine Welt, die ist fake und der Einzige, der real ist, ist Truman. Und ich würde sagen, es gibt keine Chance, dass Truman in einer irrealen Welt eine reale Person wird. Ja. Keine Chance. Wenn alles um dich herum fake ist, wie willst du, wenn du damit aufwächst, eine reale Person in dieser Welt werden? How do you want to be a true man? Ja, ein true man, genau. Auf jeden Fall sehe ich, kann ich auch mitgehen zu großen Teilen. Es ist auf jeden Fall stark. Ja. Ich finde, Jim Carrey spielt diesen Truman auf jeden Fall sehr stark. Und das ist natürlich auch die beste Rolle, die er bis dahin gespielt hat. Ich finde, es gibt so ein paar Clown-Momente, die mich wirklich nicht irritieren, sondern die mich einfach zu sehr an den alten Jim Carrey erinnern. Ganz schlimm finde ich es zum Beispiel in seinen Rückblicken auf die College-Zeit, wo er fast so mit dieser komischen Frisur fast so aussieht wie die Figur Dumm und Dümmer. Mm, ja. Und auch oft, es gibt viele Improv-Momente, ne? Also viel, was Jim Carrey in diesem Film als Truman macht, ist auch Ad-Lib. Ja, ja, zum ja. Beispiel diese Szene vom Spiegel ist improvisiert, wenn er die beiden Leute spielt, die den Berg hochgehen. Mm, den Astronautenhelm. Den Astronautenhelm. Ja. Dann auch die Sache zum Beispiel, wenn er seine Catchphrases, ne, wenn er bei diesem Zeitungsstand ist und ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber was kein Mensch sagen würde. Was nicht mal ein Mensch in einer fiktiven Welt, der nur mit fiktiven Menschen zu tun hatte, sagen würde. Was einfach totaler Quatsch ist. The whole doodly-doodly-da oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das sind Sachen, die ihm an, also ich meine, irgendjemand, man nimmt solche Catchphrases, wenn man sie hat, im realen Leben. Es gibt Leute, die sagen Sachen immer wieder. Die holen die irgendwo her und zwar aus ihrem Upbringing. Wenn du irgendwie irgendwo aufwächst und dein Onkel sagt das immer, dann hast du das vielleicht irgendwo aufgeschnappt bei dem und sagst das dann jetzt immer. Also es muss ja irgendwo herkommen. Und alles, was Truman sagt, muss irgendwo in dieser Welt geskriptet sein. Irgendjemand muss das mal gesagt haben, weil ein Regisseur gedacht hat, das ist eine gute Idee, wenn das jemand sagt. Und genauso sehe ich das mit der Catchphrase, ne? Mit diesem, und falls ich euch nicht mehr sehe, guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht. Ne? Das ist etwas, was ihm an ihn rangetragen wurde und wo die Leute gehofft haben, okay, vielleicht nimmt er das auf, dann haben wir hier einen guten Catchphrase und dann lässt sich das besser vermarkten und so. Ja. Ich sehe halt trotzdem Jim Carrey durch. Ich verstehe total, was du da sagst und was das auch irgendwie rechtfertigt. Aber wenn ich in diesen Momenten sehe, wenn er eine Catchphrase raushaut oder wenn er irgendwie improvisiert vom Spiegel nur für sich selbst, um witzig zu sein und damit das Publikum unterhält, dann sehe ich halt vor allem Jim Carrey, der Quatsch macht. Mhm. Und mir fehlt ein bisschen dieser Link zu dem, was du gerade gesagt hast, dieses Gefühl von, das ist jemand, der wurde irgendwie so konditioniert, dass er so zu funktionieren hat. Und wie gesagt, ich sag nicht, dass Jim Carrey das schlecht spielt, Jim Carrey spielt das wirklich gut. Ja. Aber wenn ich mir angucke, wie der Cast sonst zusammengesetzt ist, zu Christoph werden wir gleich kommen, dann finde ich, es war vielleicht ein bisschen overhyped, wie gesagt, wie mit Jim Carreys Schauspielleistung in diesem Film umgegangen wurde. Weiß ich nicht. Nein. Die anderen Figuren sind alle reale Figuren. Er ist die einzige nicht reale Figur. Die anderen sind alle Schauspieler, die ein echtes Leben hatten vorher. Die spielen anders, weil sie anders sind. Es ist einfach so. Ja, natürlich, aber sie spielen deswegen besser. Deswegen glaube ich, es geht auf die Schauspieler auf der zweiten Ebene. Die Schauspieler spielen. Machen wir das nicht kaputt. Die Humans Leben beeinflussen. Okay. Die haben natürlich, die haben tatsächlich, wenn man es genau nimmt, haben die auch eine viel größere Herausforderung. Die müssen jetzt die zwei Ebenen spielen. Ja, ja, und wenn ich mir anschaue, wie Laura Linney das macht. Ja, sie macht das großartig. Ja, Jim Carrey macht das absolut solide. Jim Carrey macht, was er machen soll, das ist total gut. Und vielleicht manchmal ein bisschen weniger Clownerie wäre ganz gut gewesen. Findest du nicht, dass Jim Carrey es schafft, der Figur die ganze Zeit eine unterliegende Traurigkeit... Auf jeden Fall, natürlich schafft er das. Auf eine Art und Weise, die ich vorher nicht von Jim Carrey gesehen... Vielleicht hast du recht, vielleicht ist es auch einfach auch der Kontrast zu dem, was er vorher gemacht hat. Das auch, die ich auch vorher nicht von Jim Carrey gesehen habe und die ist auf jeden Fall voll gut. Ja, und auch dieses mir fehlt irgendwas, ich suche die ganze Zeit irgendwas, stimmt hier nicht, sogar in den ersten Szenen, wo noch gar nicht klar ist, dass irgendwas nicht stimmt. Man hat das Gefühl, dass dieser Typ die ganze Zeit mit einem Loch im Bauch rumläuft, weil er nicht weiß, was irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht richtig. Es gibt diesen leichten Zweifel, der von Anfang an da ist und immer wieder durch so kleine Szenen getriggert wird. Ja. Und dann gibt's ja die großen Szenen, die großen Zweifelmomente triggern. Ich möchte einmal eine Szene mit ins Feld führen, wo er gefragt wird, was willst du machen? Und zwar von seiner wahren Liebe, die als wahre Liebe etabliert wird. Ja. Ob das jetzt die wahre Liebe ist oder so. Aber Lauren, beziehungsweise Sylvia. Sylvia. Ich glaube, sie fragt, was willst du machen? Weil sie spontan sind. Ja. Und was Jim Carrey da spielt, finde ich großartig. Nämlich sein Gesicht wird plötzlich so hyper-aware. Moment. Moment, hat mich das gerade jemand wirklich gefragt, was ich machen will? Ich habe gerade alle Möglichkeiten. Ich glaube, das ist in seinem Leben nicht so oft passiert. Ja. Ja, das wird ja sehr oft uns gezeigt, wie dieser Figur Truman Grenzen gesetzt werden, sowohl wirklich im physikalischen Sinne, einfach weil er muss so laufen, dass die Kamera ihn richtig einfängt, als auch in natürlich ganz, ganz vielen kleinen Dingen. Er soll das Studio nicht verlassen, er soll genau auf den Weg gebracht werden, den Christoph für ihn vorgesehen hat, nämlich es ist diese eine Frau, die er haben soll und die ist sehr aufdringlich, wenn sie sich an ihn ranmacht. Es ist dieses eine Leben, das er führen soll, er soll dieses Kind kriegen und so weiter. Und dann ist es schon krass, so plötzlich diesen Moment, oh, jetzt gibt es hier Optionen, jetzt gibt es Möglichkeiten, jetzt kann ich ich selbst sein. Und natürlich auch in der Verbindung damit, dass er einer Frau begegnet, die nicht ihm an die Brust geworfen wurde. Ne? Ja. Also, dass er das erste Mal selber auf die Pirsch geht, würde ich fast sagen, um zu versuchen, was gibt es denn da für Möglichkeiten und wer ist denn diese Frau, die dann nur als Statistin hingesetzt wurde. Das ist schon, ich finde diese Storyline auch toll, einfach mit der Frau, die er eigentlich lieben würde, was so einen ganz tragischen Moment des Films für mich ausmacht. Einen tragischen und auch einen düsteren Subtext, den es auch noch gibt. Ja. Du wolltest noch was zu Jim Carrey sagen, glaube ich. Nee, außer dass ich total interessant finde, wie krass Jim Carrey drauf war in der Zeit. Weiß nicht, ob du eine Liste irgendwo findest, was für Filme der hintereinander rausgehauen hat. Ja. Weil dieser Film ist entstanden, als er gerade noch zwei andere Filme gemacht hat. Die haben die Produktion ein Jahr weiter verschoben, damit er diese beiden anderen Filme, Liar Liar, glaube ich, war dabei. Genau, Liar Liar, der in Deutschland unter der Dummschwätzer gelaufen ist und Cable Guy. Ah ja, Cable Guy, genau. Und das sind so typische Jim Carrey Filme. Nein, ne? Sind's nicht. Nicht? Nein, nein, nicht? Nein. Jetzt wird's interessant. Also Cable Guy ist meiner Meinung nach ist kein Meisterwerk, aber er gehört zu den großen unterschätzten Filmen der 90er Jahre. Der hat den Ruf, unglaublich schlecht zu sein. Das war auch eine totale, soweit ich weiß, so eine totale Office-Bomb. Mhm. Da spielt Jim Carrey den Bösewicht, den Antagonisten. Und zwar geht's darum, dass Matthew Broderick, ein junger Architekt, sich Kabelfernsehen legen lässt und er erfährt von irgendeinem Kumpel oder so, dass wenn man dem Kabelmenschen ein bisschen Geld zusteckt oder so weiter, dass man dann besonders irgendwie einen Bonus kriegt, irgendwelche Sender kostenlos kriegt und so weiter. Und er macht das dann und dieser Kabelmensch, dieser Cable Guy, gespielt von Jim Carrey, nimmt das offensichtlich als Einladung für eine Freundschaft wahr und entpuppt sich dann als der schrecklichste, anstrengendste, nervigste und diabolischste Freund, den man sich vorstellen kann. Und der ganze Film ist eigentlich so, wie Matthew Broderick versucht, vor Jim Carrey zu fliehen, der in diese Freundschaft reinzieht und komplett drüber ist. Und es ist ein ganz merkwürdiger Film, der sich nicht entscheiden kann, ob er abgefuckt düster oder albern sein will. Ja, okay. Und der deswegen auf jeden Fall sich deutlich abhebt von anderen Jim Carrey-Rollen davor. Also ich finde, ich würde sogar behaupten, Cable Guy ist der Moment, als Jim Carrey gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, Ace Ventura und die Maske und Dumm und Dümmer zu drehen. Okay. Ja. Und Liar Liar, finde ich, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Truman Show in dem Sinne, dass zum ersten Mal versucht wurde, der Figur dieses Clowns so eine gewisse emotionale Tiefe zu geben. Auf einem anderen Niveau als die Truman Show. Das ist auch nicht so ein großer Film, nicht so ein epischer Film wie die Truman Show. Aber auch ein unterschätzter Film, glaube ich. Auch ein unterschätzter Film. Ein Film, der natürlich auch eine alberne Jim Carrey Show ist, weil er darf sehr viele Fratzen machen als Anwalt, der nicht lügen kann. Ja. Aber der so einen gewissen emotionalen Boden hat, der ihn trägt. Deswegen würde ich sagen, eigentlich sind das die ersten beiden Filme. Natürlich, Truman Show ist nochmal eine ganz andere Liga. Ja, ja. Und deswegen würde ich auch sagen, wäre ich ganz deiner Meinung, dass Truman Show der Beginn davon ist, dass Jim Carrey ernsthaft als Schauspieler wahrgenommen wurde. Aber das sind die ersten zarten Versuche davon. Okay, ja gut. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Sein? Ja, jetzt schnell raus hier. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Du wolltest auf den Mond hinaus. Ich wollte zum Mond, zum Mondmann und zu unserer Crew im Hintergrund. Natürlich haben wir da Christoph, den Macher, der auch wirklich ein großes Ego hat, nämlich dass es, er ist der Creator von der Welt, von der Show. Mhm. Am Anfang sehen wir es, wenn wir sehen, die Truman Show created by Christoph. Christoph ist Gott. Mhm. Christoph hat einen Gottkomplex. Ja, eindeutig. Aber ich finde, Christoph ist, also ich habe schon gesagt, Ataris spielt herausragend. Ja, sehr gut. Christoph ist doch eine ziemlich ambivalente und nuancierte Figur und es gibt Momente, in denen wir sehen, Christoph liebt Truman. Und Truman ist für Christoph auch wie ein Kind, nicht nur wie eine Schöpfung. Ja, aber wo ist die Grenze? Auf jeden Fall, ich will nicht Christoph verteidigen, um Gottes Willen. Christoph macht wirklich schreckliche Sachen in diesem Film. Ich will ihn nicht verteidigen. Aber er kriegt dann doch diese Nuancen, ne? Ja, ich habe bloß das Gefühl, dass das Hintertürchen offen gelassen ist, dass diese Liebe, die er uns versucht zu vermitteln, vielleicht auch nur ein Wunschgedanke von ihm ist, dass er eigentlich seine eigentliche Motivation doch ein bisschen profaner ist. Ich glaube, Christoph ist niemand, der hinterm Geld hier ist. Zum Beispiel. Nein, das nicht. Aber hinter dem Ruhm, eine solche Sache erschaffen zu haben, schon. Hinter dem Ruhm, gar nicht so sehr für die Presse. Christoph will gar nicht mit der Presse reden. Hinter dem Ruhm für sich selbst, hinter dem Gefühl, ich habe was Großes erschaffen. Genau. Christoph ist der fanatische Künstler. Der Gottkomplex. Mit Gottkomplex, genau. Aber halt auch ein Künstler, der seine Schöpfung liebt. Und wir haben zum Beispiel diese eine Szene, wo wir die Nahaufnahmen haben von Truman, wie er schläft. Und Truman wird immer schlafen gezeigt, weil das Publikum beruhigt. Wir haben auch nachher später noch mehrere Schnitte zu Leuten, die ihn einfach nur beim Schlafen beobachten. Ja, ja. Und dann haben wir diese Szene, wie Christoph zur Leinwand geht und wirklich zärtlich, wie so ein Vater, der sein Kind streichelt. Das fand ich zu drüber. Das fand ich echt ein bisschen toll. So. Das fand ich wirklich gut, weil wenn du Christoph nur als den kaltblütigen Bösewichten inszenierst, der nichts anderes macht, als Truman zu... Als Truman gefangen zu halten, um Geld zu verdienen, um Kohle zu machen und der ihn sogar am Schluss umbringt, weil er ihn gefangen halten will, dann verlierst du mich. Ich will so einen Antagonisten, will ich mit Nuancen sehen. Ja, du hast vollkommen recht. Absolut. Ich glaube bloß, dass das Bild mit dem Bildschirmstreicheln mir ein bisschen platt ist. Oh. Ich glaube, ja, es ist wichtig, sowas zu zeigen. Und ich finde auch eben extrem wichtig, dass das eben diese Nuancen hat, dass er auch Gefühle zeigt oder dass dieses Spannungsfeld, in dem er sich da bewegt, einfach ein bisschen mehr gezeigt wird, als nur einfach zu sagen, ja, da ist halt das Arschloch. Da hast du vollkommen recht. Aber ich finde dieses Bild einfach ein bisschen, schön. Ja. Aber ich habe wirklich einen Softspot für diese große Aufnahme, große Leinwand bei Persona von Ingmar Bergman haben wir das. Ach ja. Das ist, wo der Film Ingmar Bergman wird. Wenn wir Hände auf einem großen Bildschirm sehen, hast du mich direkt. Okay. Wir haben neben Christoph eine kleine Rolle, gespielt von einem großen Mann. Paul Giamatti spielt den Regisseur, den Director vom Control Room, der relativ selten vorkommt, aber den ich... Der da sitzt und am Ende sagt, nee, ich kann doch jetzt das Wetter nicht... Der diesen einen Moment hat, wo er sagt, nein, das mache ich nicht. Ja. Und der davor aber am ehesten, finde ich, von der ganzen Crew, die wir im Hintergrund sehen, diese Traurigkeit in sich trägt, die auch die Schauspielenden in der Truman Show haben. Und der vielleicht ein bisschen mehr Raum gebraucht hätte noch, um sich wirklich als Figur zu entfalten, aber Paul Giamatti ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Ja, der ist toll, das stimmt. Und der spielt diese kleine Rolle mit sehr viel Würde und mit sehr viel Tiefe auch. Ja. Auch wenn er wenig kriegt. Ja, voll. Was hast du mitbekommen, was er da für eine Zeitung in der Hand hat am Ende des Films, bevor Truman verschwindet? Was für eine Zeitung hat er in der Hand? Das sind Stellenanzeigen. Ah, ja. Macht Sinn. Der weiß schon, dass er seinen Job verlieren wird. Macht total Sinn. Und er hat ja diesen Moment des sehr passiven, viel zu passiven Widerstands. Ja, ja. Aber zumindest diesen Moment, wo er einmal sieht, ah ja, okay, wir sind gerade Mörder. Vielleicht will ich daran nicht teilnehmen, dann nehme ich daran so wenig nicht teil, wie es geht, was ziemlich wenig ist. Wie viel doppelte Verneinungen hatten wir jetzt gerade drin? Viel zu viele. Und dann haben wir tatsächlich, warum haben wir diesen Raum von den Leuten, die das ganze Ding, das Projekt führen, warum haben wir da so viele große Schauspieler? Wir haben nämlich auch Philip Baker Hall drin, als der CEO des Fernsehnetzwerks, der 2-3 Mal reinstolpert. Einmal, um Christoph zu danken, dass es so eine tolle Sendung war. Kenne ich den? Woher kenne ich den denn? Unter anderem aus Magnolia, würde ich behaupten. Oh, okay. Der spielt in Magnolia den pädophilen Talkshow-Host, der seine Tochter missbraucht hat. Okay. Genau. Der hat hier nur 2 kleine Auftritte, aber ich freue mich immer, Philip Baker Hall zu sehen, weil es einfach so ein sauguter Schauspieler ist. Genau. Und das wäre so unsere Crew im Hintergrund. Vielleicht noch zu erwähnen, Una Damon als Chloe, die, glaube ich, die persönliche Assistentin von Christoph ist, die immer mal wieder kurz als Stimme der Vernunft auftaucht. Zum Beispiel, wenn sie zu ihm sagt, naja, vielleicht ist Sonnenaufgang jetzt keine gute Idee. Ja, genau. Aber halt ja auch eine sehr hintergründige Rolle. Eigentlich die Frau mit dem Klemmbrett. Die Frau mit dem Klemmbrett, die Christoph die ganze Zeit hinterher rennt, aber die offensichtlich schon so lange mit ihm zusammenarbeitet, dass sie auch mal widersprechen darf. Zumindest so weit man halt diesem Christoph widersprechen kann. Ja. Übrigens, nur mal so als Hintergrund, rechnet mal nach, ungefähr 12 Jahre Unterschied zwischen Jim Carrey und Ed Harris. Er müsste mit 12 diese Show gestartet haben. Jim Carrey wird deutlich jünger gemacht und Ed Harris wird deutlich älter gemacht. Wie er läuft, nachdem ich das gelesen habe, dass er so viel jünger ist, als er sein soll, habe ich die Szenen nochmal ein bisschen anders geschaut und habe gedacht, okay, er schlurft jetzt aber auch sehr absichtlich ein bisschen alt da in der Gegend rum. Es gab die Überlegung, ihn mit Buckel zu spielen. Ja, genau. Und dann hat er den Buckel anprobiert und hat gesagt, nee, vielleicht lassen wir das. Sie haben diese fucking Prothese wirklich, zumindest hatten sie irgendwas, was er mal anziehen konnte. Und dann war es so, ich habe das gesagt. Ed Harris war galt als großer Schauspieler, als großer Nebendarsteller in der Zeit. Ne? Der hatte bei Apollo 13, hatte der unter anderem gepunktet. Der war eigentlich immer so als Nebendarsteller zu sehen und ist halt auch jemand, der auch so einer kleinen Rolle, in dem Fall einer ein bisschen größeren Rolle, sehr viel Gravitas verleihen kann, einfach indem er präsent ist. Und ich finde, er macht das als Christoph auch ausgezeichnet. Ja, ich finde die Figur Christoph natürlich auch insofern interessant, als dass der Schlüsselsatz irgendwann fällt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Wir wissen ja, wie sehr Sie Ihre Privatsphäre schätzen. Du heuchlerischer Bastard! Das ist ein geiler Satz für den. Es ist voll gut. Super gut. Es haut total tolles rein. Tolles Writing. Oh, wie geil. Krass, Mann. Es ist auch eine tolle Szene, wie er dann später diese Wiedersehen zwischen Vater und Sohn orchestriert. Über die will ich reden. Das willst du, okay. Lass uns über diese Szene reden. Und lass uns vielleicht anfangen, davor noch über eine andere Szene reden, weil es gibt so 2 große emotionale zentrale Szenen für mich in dem Film. Vielleicht 3, wenn wir das eine mitnehmen, 3. Ja. Und die sind spannend, weil die ein Feld aufmachen, über das ich gerne nochmal reden würde, was Emotionalität in einem Film, der eine Meta-Emotionalität erzeugt hat. Ja. Und wir kommen gleich drauf, was ich meine. Und zwar haben wir nach 30 Minuten haben wir diese erste große Erkenntnisszene. Und zwar, wenn Truman vom Autoradio verfolgt wird. Plo, du musst ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwann einen Jingle herstelle, der da heißt, Plo hat wieder Zeiten aufgeschrieben. Bloß nicht, bitte nicht noch mehr Jingles. Truman hört... Sie haben irgendwie ein Frequenzproblem, durchs Autoradio läuft plötzlich, laufen die Anweisungen durch die Schauspieler, an die Schauspieler. Truman hört das, wird total irritiert, kriegt mit, dass er verfolgt wird. Mhm. Es wird umgestellt, sehr witzig, alle greifen sich einmal ans Ohr, weil bei allen gibt es ein lautes Piepgeräusch. Und Truman steigt aus dem Auto aus und merkt stärker noch als davor, irgendwas ist hier komisch. Möchtest du nur mal kurz sagen, an welcher Stelle ist das? 30 Minuten war es, ne? Jetzt sind wir schon 31 Minuten. Und dann haben wir diese wirklich großartig inszenierte Szene. Also einmal ganz kurz, Philip Glass, die Musik ist fantastisch. Ja, fantastische Musik. Diese Musik läuft und er stolpert da so ein bisschen rum, weiß nicht, was er machen soll, entscheidet sich dann gegen die Drehtür zu seinem Büro, ist im Park und sitzt da rum und weiß nicht, was er machen soll. Und dann sieht er diesen einen Mann mit Uhr, der ein bisschen seinen Einsatz verpatzt auf die Uhr guckt, auf Truman guckt und schnell losgeht. Ja. Und so. Und super. Leute, die als Statisten mal gearbeitet haben, wissen, dass sowas passieren kann, dass sowas schrecklich peinlich ist. Und dann läuft er los und läuft, weil er so irritiert ist, vor den Bus, und der Bus hält an und plötzlich merkt er, oh mein Gott, ja, ich habe diese Welt unter Kontrolle, ich kann ja Autos und Busse anhalten und so weiter. Der Bruce Almighty-Moment. Genau. Ich finde, diese Szene ist unglaublich stark inszeniert, ja. Ja. Und ich habe mich gefragt, was sehen wir gerade? Sehen wir das, was Christoph aus dieser Szene macht, beziehungsweise Christoph zusammen mit Paul Giamatti? Ja. Oder sehen wir, ist das so ein Moment, wo wir rausgerissen werden aus dieser Meta-Inszenierung? Weil dieses TV-Studio, die müssen ja was damit machen. Das passiert ja, ja, ja, und das sehen ja alle. Ja. Das heißt, setzen wir uns da drauf und inszenieren das jetzt? Ja. Zeigen das und machen das zum Teil der Truman Show? Oder verstecken wir es? Ich glaube, die sind nicht schnell genug. Das passiert so schnell, dass sie nicht genau wissen, was sie damit machen sollen. Es ist im Film zu früh, als dass sie in die Regie schneiden würden. Ich finde es ganz, ganz toll, dass sie nach einer Stunde erst oder so in die Regie reinschneiden und wir das genauer kennenlernen, diesen Kosmos. Aber hier sind wir ja bei 30 Minuten, glaube ich, war's. 31? 31, ja. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir bei ihm sind, bei Truman. Und ich finde es ganz toll, wie er das spielt, wie dieses Entdecken seines Umfeldes spielt und wie auch das inszeniert ist und wie diese ganzen kleinen Uhrwerksachen zusammengehen und er dann irgendwie es schafft, da einmal Pause reinzubringen und tatsächlich dieses Auto und den Bus aufhält und diesen Moment hat, okay, ich entdecke jetzt meine Superpowers irgendwie. Und das ist krass und ich glaube, dass das, um deine Frage zu beantworten, dass die Regie ratlos davor sitzt und nicht weiß, was sie machen soll. Es gehört ja zu diesen Momenten auch, wo wir die fiktive Kamera verlassen, wo wir bei Truman sind. Und ich finde, der Film macht einen Mordsjob damit, das echt konsequent durchzuziehen, dass du, also zum einen, dass du am Anfang denkst, wow, krass, sie ziehen es durch. Du hast die ganze Zeit diese Fisheyes, du hast diese Kameras und dann findet er die richtigen Punkte, um drauf zu verzichten. Ja. Man hat sich so dran gewöhnt, dass es nicht groß auffällt, nicht absolut stört. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, oh, jetzt haben sie aber eine Kamera, die nicht sein kann. Warum dreht sich das plötzlich um ihn? Was soll dieser Dolly da? Das kann doch nicht sein. Hatte ich nicht einmal das Gefühl. Ja. Und gleichzeitig bleibst du trotzdem noch tief genug drin. Hm. Und dann gibt es halt diese pointierten Momente, wo die Kamera bei Truman ist, bei dem Truman, der nicht der Truman für das TV-Publikum ist, sondern der Truman für uns, für das Filmpublikum. Ja, ja. Und es ist total stark gemacht. Und das ist so einer dieser Momente, wo wir, wenn du kurz blinzelst, merkst du, ah, okay, jetzt haben wir eine Kamera, die nicht das sein kann, was wir davor hatten. Das ist keine Überwachungskamera mehr. Genau. Und trotzdem funktioniert es und trotzdem reißt es nicht raus. Das ist ziemlich cool gemacht. Ist auch wichtig, dass sie das machen. Wenn sie das nur so durchgezogen hätten, ich glaube, das wäre ein Gimmickfilm geworden. Ich glaube, es hätte vieles verlieren können. Ja, aber dafür ziehen sie es ziemlich konsequent durch, ne? Sie haben ziemlich, also es gibt wenige Momente, wo sie auch, wo sie mal eine Kamera machen, die nicht nur nicht sein kann, sondern die auch zeigt, dass sie nicht sein kann. Manchmal haben sie auch so Kameras, wo du sagst, okay, ja, ich sehe an dem Rand, dass das eine versteckte Kamera sein soll, aber bitte, wo hängt diese Kamera? Wo ist diese Kamera? Warum sieht er sie nicht? Ja, genau. Und, aber dann kommen wir jetzt zu dieser Szene. Ja. Die meine, also genau, ich wollte eigentlich nur sagen, das ist einer der wichtigen Schlüsselszenen, absolut, die ist fantastisch. Bestimme ich voll mit dir überein. Und dann kommen wir zu dieser Szene, Entschuldigung Johannes, 55 Minuten, wo er mit Marlon sitzt am Strand und Marlon sagt, ich habe deinen Vater gefunden. Ja. Und auch das ist eine fantastische, auch emotionale Szene, auch wo wir bei Truman sind. Und zwar, es ist wirklich krass gemacht, weil wir haben diese Metaebene, wie du sagst, wir schalten zum ersten Mal in die Regie. Mhm. Wir sehen, wie Christoph Marlon die Sachen einflüstert. Mhm. Und dann sehen wir, wie Christoph emotional diesen Moment inszeniert, wie Truman seinen Vater wieder sieht. Ja. Und wir sollen natürlich sehen, wie Christoph als großer TV-Gigant das schafft, Trumans Leben zu einer Farce zu machen. Hm. Und der Film läuft, wie viele Filme, die das machen, die sowas kritisieren, in die Falle, dass er natürlich diese Farce, die Emotionen dieser Farce voll mitnimmt und uns einen absoluten Gänsehautmoment beschert. Genau. Also ist im Prinzip, Starship Troopers hat das auch so gemacht, auch vollkommen komischer Vergleich. Was? Will sich lustig machen über Militarismus und über Geballer und so weiter und hat dann trotzdem voll Spaß an dem Militarismus und Geballer. Dieser Film will das kritisch hinterfragen, was Christoph hier an Emotionalität ins und inszeniert aber gleichzeitig diese Emotionalität mit in dieser Szene. Aber hier, finde ich, macht diese Doppelbödigkeit das nochmal stärker, weil wir in dem Moment spüren, was er da tut. Ja. Weil wir eben tatsächlich mitbekommen, also weil wir diesen Gänsehautmoment wirklich haben, sehen wir, was für ein Genie in Anführungsstrichen er da ist, der das orchestriert und das alles. Und jetzt die Musik und jetzt das in den Nahaufnahmen. Das ist Teil des Gänsehautmoments. Wie Christoph da steht und sagt, move back. And fade up music. And now going close. Und dann haben wir diesen Schnitt noch zu Philip Glass, wie er auf dem Piano spielt. Das gehört mit zur Gänsehaut. Das ist das Schlimme. Auf mehreren Ebenen. Yeah. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das nicht so wie bei Antikriegsfilmen oder sowas, die zu sehr auf ihre Kriegsszenen dann doch wieder cool stolz sind. Sondern das macht mit so vielen Layern alles irgendwie einen Kommentar, dass das funktioniert. Es ist total krass. Es ist eine fantastische Szene, weil sie dich emotional total packt, weil du gleichzeitig in diesem emotionalen Moment feststellst, oh shit, ich bin gerade voll auf dem emotionalen Trip, den sie machen wollen. Mhm. Und das ist nicht nur so ein easy exit für die Szene, sondern ein wirklich starker Moment, wenn wir voll drin waren, uns mit Truman gefreut haben, mit Truman geweint haben, in diesem absolut emotionalen Wiedersehen waren, Schnitt auf Sylvia. Ja. Die vorm Fernseher sitzt, devastated. Ja. Und das ist wirklich hart. Es ist toll gemacht, weil du warst voll drin in dieser Gänsehaut. Du bist noch in diesem emotionalen Moment und dann siehst du, okay, und das ist der emotionale Moment für die einzige Frau, der wirklich wichtig ist, wie es Truman geht. Mhm, genau. Das ist der Hammer. Ja. Wirklich schnitttechnisch eine absolute Meisterleistung. Du hast ja auch das Publikum, deine Emotionen werden ja auch nochmal wiedergespiegelt durch das Publikum, das feiert, das TV-Publikum, die emotional ergriffen sind von dem Shit, den Christoph inszeniert. Ja. Du bist emotional ergriffen von beidem und dann wirst du aber zurückgeworfen, indem du halt einmal mit Sylvia konfrontiert wirst, die als einzige nicht feiert. Es ist schon hart geil. Da muss ich nochmal auf die tolle Entscheidung der Dramaturgie zurückgehen. Warum es eben kein Plot-Twist-Film sein darf. Es muss so sein, dass du von Anfang an weißt, in was für einer Situation er ist, damit du zum einen als Zuschauer Mittäter bist, damit du den ganzen Schmerz spürst, der da drin liegt, weil du als Zuschauer Mittäter bist irgendwie, weil du die TV-Show am Anfang anschaust. Ja, tust du. 4:3. Wir haben hier sehr viele 4:3 Bilder. Du guckst dir das also an als Zuschauer diese Reality-TV-Serie. Und zum anderen das, was Hitchcock immer gesagt hat. Dieses Suspense-Ding. Der Zuschauer braucht einen kleinen Wissensvorsprung gegenüber der handelnden Figur, um diese Spannung aufrecht zu erhalten. Ja. Schafft er es nicht? Wann findet er das raus? Wie findet er das raus? Das macht viel aus für diesen Film. Und das kann man dem Regisseur echt zugute halten, weil der ja erst den Drehbuchautoren getriezt hat, das Ganze so weit umzuschreiben, dass das so funktioniert. Ja, Peter Weir war alles andere als glücklich mit dem Drehbuch, was ihm Andrew Niccol vorgelegt hat und hat gesagt, arbeite mal ein bisschen dran rum. 16 Versionen. Es wurde daran rumgearbeitet und wie. und es war dann auch so, viele arbeiten mit, das Ganze ging dann ja auch wirklich durch ein großes Studio. Ja. Es war ja auch tatsächlich, Niccol wollte eigentlich selbst Regie führen und es ging dann zu Paramount. Und die haben dann gesagt, das wird alles zu groß. Wir wollen eigentlich jemanden haben, der so ein bisschen Erfahrung hat. Ja. Und dann waren die auch tatsächlich, es waren die Namen, die im Gespräch waren. Das Who is Who des 90er Jahre Kinos. Wir haben Brian De Palma, Tim Burton, Sam Raimi, Steven Spielberg sogar. Ah ja, stimmt. Und das wären völlig unterschiedliche Filme geworden. Komplett. Und jeder von denen hätte ein interessanter Film werden können. Trotzdem bin ich froh, dass Peter Weir geworden ist, der dann 1995 dazu gestoßen ist. Tatsächlich auch auf Empfehlung von Niccol hin. Und der dann aber gesagt hat, nee, das machen wir alles viel lustiger. Und wir nehmen Jim Carrey. Der Drehbuchautor war am Ende auch glücklich damit, ne? Ja. Das ist nicht so, dass er jetzt irgendwie einfach gekauft wurde und er dann sagt, naja gut, okay, gib mir Geld und ich bin halt unglücklich damit. Der fand das gut und der hat auch den Regisseur vorgeschlagen. Also insofern, es war schon okay. Ja. Und Peter Weir hat ja unter anderem auch den Club der Toten Dichter inszeniert. Deswegen ist es jemand, der auch ein Händchen hat für diese starken Emotionen. Und ich finde, das sieht man diesem Film halt auch an. Es ist halt in diesem Film sogar im wahrsten Sinne des Wortes ganz oft eben dank Philip Glass auf der Gefühlsklaviatur spielen. Mhm. Das kann Peter Weir ziemlich gut. Und das ist in diesen beiden Szenen, es ist halt unglaublich stark. Ja. Auch mit diesem Wissen, auch mit diesem Subtext bleiben es halt auch vor allem starke emotionale Momente. So schuldig du in diesem Moment bist, du kannst dich nämlich nicht entziehen. Ja, genau. Würdest du diese TV-Show gucken? Ah, gute Frage. Das Ding, als das produziert wurde, war Big Brother ja noch nicht das da. Ist es. Das ist wirklich ist krass. Nämlich. Die Leute damals, die im Kino saßen, haben noch nicht gedacht, ach du Scheiße, ja, wir haben so viel Mist mit irgendwelchen Leuten im Fernsehen gemacht. Sondern die haben gedacht, sowas passiert doch niemals. Aber mit unserem Abstand, meine Güte, was haben wir für Scheiße gebaut im Fernsehen? Also ich glaube, Das Problem ist bei dieser Show, bei der Frage, würdest du diese Show gucken, dass du einmal das moralische Setup wegdenken musst. Weil jeder von uns würde, glaube ich, sagen, wenn es so eine Show gäbe, wo jemand gefangen gehalten wird, nicht darüber informiert wird, dass er sich in einer Show befindet, das ist moralisch verwerflich. Unabhängig davon, wie man zu dem ganzen sonstigen Reality-TV steht, ist das moralisch so verwerflich, dass du wahrscheinlich das einfach dagegen wärst und würdest sagen, ich mach den Scheiß nicht mit, ich guck das nicht. Das heißt, das muss man irgendwie ausklammern. Mhm. Ist die Frage, würde ich das gucken? Ich habe in meinem Leben einiges an Reality-TV-Formaten geguckt und Ich hatte durchaus Freude auch an Reality-TV-Formaten. Ich erinnere mich zurück, dass ich die erste Big Brother-Staffel, als es noch nicht groß war und noch nicht jeder versucht hat, damit berühmt zu werden, wirklich Spaß gemacht hat, dass da wirklich Typen drin waren, die interessant waren. Ja, ja. Einfach weil sie so aus dem Leben gegriffen waren, auch weil sie gut ausgesucht wurden. Davor habe ich tierischen Respekt, wie diese, egal wie moralisch verwerflich sie sind, wie diese Leute von den Reality-TV-Formaten, wie die es schaffen, Menschen zu zusammenzufinden, wo sie wissen, damit erzeugen sie Konflikte oder Liebschaften oder sonst was. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, da gibt man dem fast ein bisschen zu viel Credit. Bei den ersten vielleicht noch, aber dann, es entwickelt sich ja doch dann irgendwie so ein Format, wo man denkt, ja, okay, wir machen das jetzt nach dem Konzept. Ja. Und wir wissen doch, eine ganz bestimmte Sorte Mensch mit einer anderen Sorte Mensch, das gibt immer Clash. Ja, ich glaube, Ich glaube, es ist halt auch so in den späteren Formaten, es ist stärker geworden, einfach weil das war das große Problem, dass Big Brother so erfolgreich war und alle, die dann später in diesen Formaten mitgemacht haben, wussten, wenn du dich streitest, wenn du exzentrisch bist, wenn du Sex vor der Kamera hast, das zieht alles. Ja. Sprich, die sind auch schon mit einem Plan reingegangen und das hat eigentlich Reality-TV kaputt gemacht, macht aber Reality-TV immer, also das ist quasi so, bedingt sich, das muss ja passieren. Ja. Wenn was groß wird, dann gehen Leute mit Plan rein und dann ist dieses Unschuldige, Naive, ist weg. Ja. Das ist genauso wie mit Achtung, Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ist vom Konzept eigentlich genial. Ja. Und es gibt auch tatsächlich, ich habe auch vom Dschungelcamp habe ich auch ein, zwei Staffeln geguckt und hatte da auch wirklich Spaß dran. Ganze Staffeln, wow. Okay. Also ich kann mich an eine Staffel erinnern, die ich wirklich ziemlich komplett geguckt habe. Ja. Aber auch da ist das Problem, da gehen dann halt zu viele mit Plan rein. Mhm. Es wird dadurch so ein bisschen entzaubert und es verliert dadurch an Reiz. Ja. Aber ich würde sagen, ich bin grundsätzlich Reality-TV-Formaten nicht so komplett abgeneigt. Ja, kommt ein bisschen drauf an, was daraus gemacht wird. Ich glaube, bezieht sich auf alle möglichen Formen von Kunst und Unterhaltung. Ja. Wenn du nur sensationalistisch rangehst, hast du halt verloren. Hast du sowas geguckt oder hattest du Spaß an sowas? Ich habe da vielleicht einmal in eine Folge reingeschaut und noch nicht einmal zu Ende. Ja. Weil das alles für mich so auch so Scripted Reality. Na, Scripted Reality ist ja kacke. Deutsche schlecht sind, deutsche Schauspieler. Ja, aber irgendwie hat mich alles nicht so abgeholt. Hattest du Spaß an, wir haben darüber gesprochen, Häppchenweise. Kannst du dich erinnern, diesen? Ja. Wir haben auch darüber geredet. Dann hör dir nochmal die Episode an, wenn du das wissen möchtest. Vielleicht hat sich deine Meinung ja geändert. Wie ist denn deine Meinung jetzt? Häppchenweise hat dir gut gefallen, ne? Naja, ich fand das Experiment interessant und es war ja auch in einem Feld, das irgendwie interessanter war. Ich glaube, Häppchenweise hatte vor allem den Spaßfaktor und den Faktor, ich möchte wissen, was passiert, weil es eben um Sex ging. Und keine Bloßstellung, ne? Ja, weil es ging ja vor allem darum, nicht einfach für ein normales, alltägliches Publikum Sex zu explorieren, sondern es ging darum, ein Porno zu drehen, der mit offenem Ende, ob das jetzt ein Porno wird oder nicht. Und es wurde halt nur so halb einer. Ich glaube, ich würde nicht die Truman Show gucken, weil mir das zu langatmig wäre. Vor allem, weil da auch nichts passiert. Darüber müssen wir auch noch reden. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist es eine ziemlich langweilige Sendung und ich verstehe nicht, warum sie das Setup so machen. Sie haben alle Möglichkeiten. Ja. Aber ich würde wahrscheinlich mal so ein bisschen True Talk gucken, um die Zusammenfassung zu kriegen. Ja, genau. True Talk. Genau. Die große Show, in der über die Truman Show geredet wird, in der dann tatsächlich zur Mitte des Films nochmal klar gemacht wird, was hier überhaupt passiert. Mhm. Was dieser letzte Punkt für das Publikum ist. Wir gehen damit, glaube ich, auch so selbstverständlich um, dass wir wissen, was in diesem Film los ist, aber ich finde, der führt einen so sachte nach und nach ein, sodass es keinen großen Plot-Twist gibt, aber so nach und nach Erkenntnis, wie funktioniert das? Es ist eine TV-Show. Wie funktioniert das? So ist das. Ja, das viele kleine A-Momente oder viele kleine Ach-du-Scheiße-Momente, weil du die Tragweite der ganzen Geschichte natürlich erst präsentiert bekommst nach und nach. Ja, und dann haben wir halt True Talk, wo wirklich zum ersten Mal klar wird, wer Christoph ist, welche Rolle er spielt, wo auch die Schauspieler nochmal interviewt werden. Und ich frage mich bei dieser Szene aber immer, warum spoilert Christoph sein Publikum? Hat der den Arsch offen? Das geht ja wohl gar nicht. Wir werden das erste Mal ein Live-Empfängnis sehen. Ja. Warum zur Hölle verrätst du das? Ja, es ist doch wie mit jeder Werbung. Du musst irgendwas ganz Großes haben, was der große Aufhänger dann sagt. Ja, aber das musst du so machen, genau. Doch nicht so. Du kannst doch nicht spoilern. Du kannst doch nicht sagen, ach so, und übrigens, Meryl wird Truman verlassen. Warum erzählst du das dem Publikum? Meryl wird ihn verlassen, ist ein blöder Spoiler. Das stimmt. Total bescheuert. Naja. Und dann kommen wir aber genau, das ist ja so die Einleitung der zweiten Hälfte des Films. Ja. Truman hatte seinen Moment der Erkenntnis und jetzt flieht er. Und jetzt versucht er zu fliehen. Und das ist tatsächlich, der Film lässt sich dafür auch nochmal so ein bisschen Zeit nach dieser Erkenntnis. Ja. Und ich sehe gerade, wir haben vollkommen vergessen, einfach zumindest kurz zu erwähnen, neben der großen emotionalen Szene gibt es ja diesen ersten großen Fluchtversuch, wo er mit Meryl rumfährt. Ja. Und ja. sie. Ja. Es ist großartig. Und sie Panik kriegt im es Auto. Ist und großartig. Ja. Ah. Wie sie ihre Fälle wegschwimmen sieht. Ja. Und dem verzweifelt versucht hinterherzugreifen und das noch festzuhalten und zu sagen, komm, wir fahren wieder nach Hause, da wird alles wieder gut. Das ist wirklich super gut gespielt. Und dann natürlich auch dieses, was sie alles auffahren, ne? Sie machen einen Waldbrand, der einfach nur so eine Feuerwand auf der Straße ist. Ein Atomkraftwerk. Ja. Und Super-GAU. Dieser Beamte, der dann noch sagt, fühlen darf er doch nicht Truman. Und dann, oh fuck, ich habe den Namen gesagt. Ich darf den nicht wissen. Scheiße. Also manchmal frage ich mich, in einigen Szenen frage ich mich, die sind echt schlecht gebrieft, die Darsteller. Nicht, also vor allem die Statisten natürlich. Warum macht er das? Das ist seine einzige Szene. Dieser Typ, wie kann man das so verkacken? Wie kann man so da verkacken? Der wird nie wieder im Fernsehen auftreten. Ja, das Ding Niemand ist, wird diesem Typen noch eine Rolle das geben. Das sind ja alles Statisten. Ja, aber das ist doch ein, du hast die einen haben, Satz. Ja. You had one job. Das rutscht einem so raus. Vielleicht war auch der eine Satz, den er tatsächlich vorher gesagt hat. Nämlich, hier können sie leider nicht weiter, weil es gab einen Unfall. Oder was auch immer er da sagt. Das war der Satz, den er gelernt hat. Und dann sagt Truman dummerweise irgendeinen Satz, wo er sich dann bedanken muss. Und dann improvisiert er halt den nächsten Satz. Ah. Und dann ist halt, ach scheiße, dann ist es doch rausgerutscht. Warum dieses kleine Mädchen im Bus? Warum dieses kleine Mädchen im Bus? Ey, Moment mal, den kenne ich doch. Hey, du bist eine Darstellerin. Du wurdest doch genau deswegen hier aber gesagt. Aber das Mädchen. Ja, aber sagen sie nicht dem Mädchen. Pass auf, die mussten diesen Bus ja arrangieren in diesem Moment. Deswegen haben sie auch den Darsteller, der nicht Bus fahren kann, genommen als Busfahrer. Das heißt, sie mussten schnell Passagiere zusammenstellen. Ja, aber und das, sie mussten die reinsetzen. Dann sagen das sie Stichwort doch, ist schnell. Ja, aber trotzdem hast du die 3 Minuten Zeit. Truman braucht einfach auf dem Weg. Okay, jetzt. Entschuldigung, jetzt komme ich kurz in meinen Suspension of Disbelief Rand. Okay. Warum? Ja. Und ich glaube, dafür habe ich sogar eine Erklärung, die echt düster ist. Okay. Warum haben sie Sylvia, nachdem sie festgestellt haben, dass die im Weg steht, wenn Truman und Meryl zusammengekommen soll, warum haben sie drin gelassen? In der Show. Ach so, als Statistin dann noch. Ja, als Statistin. Warum sagen sie, okay, tanz mal in der Nähe von Truman. Wollen sie eine tragische Liebesgeschichte? Oh nein. Will Christoph eine tragische Liebesgeschichte für Truman? Oh Gott, ist das gemein. Ja, nein, ich meine, der hat den Tod von dem Vater vorgetäuscht, also insofern, der macht auch sowas. Also ich glaube, das wäre die einzige Erklärung dafür, weil sonst hätte man ja gesehen, okay, wir wollen Truman Meryl verkuppen. Oh, er hat Augen für die andere. Ja. Die braucht nicht mehr zu spielen. Sie ist nur eine Statistin, man kann sie einfach rausnehmen. Ja. Aber dass sie drin bleibt, ist ja doch, deutet darauf hin, dass das so gewollt war. Mm. Und was ja auch darauf hindeutet, ist, sie kehren das nicht unter den Teppich. Mm. Sie spielen ja offensichtlich Flashbacks ein. Stimmt. Und sie spielen diese ganze Geschichte als Flashback ein und sie haben diese Geschichte emotional inszeniert. Sie haben da Musik drüber gelegt, sie zeigen, dass Truman verliebt ist. Wenn ihnen das wichtig wäre, das unter den Teppich zu kehren, dann hätten sie ja, man muss ja die Kamera nicht auf Truman zeigen, wenn er verliebt zu ihr guckt. Man kann das ja komplett anders inszenieren. Ja. Und genau, das lässt mich eigentlich so ein bisschen vermuten, wenn ich halt mein Suspension of Disbelief halten will, dass Christoph gesagt hat, oh, er hat Interesse an dieser Sylvia, lass uns das mal noch eine Zeit lang weiterlaufen und mach du mal im Hintergrund ein bisschen Recherche, wer diese Sylvia ist, wer diese Darstellerin ist. Ja. Ah, die ist eine Aktivistin. Das wäre noch eine Frage, die ich hätte. War Sylvia schon Aktivistin, als sie am Set war? Nein, ich glaube nicht. Glaubst nicht? Also ich glaube, dass sie tatsächlich da gesessen hat als ganz normale Statistin. Dann haben die sich angeschaut und sie hat gemerkt, ach du Scheiße, jetzt fange ich hier an, Gefühle zu haben. Und zwar für einen Typen, der gefangen ist. Ich glaube, das ist moralisch ganz schön schwierig. Ja, also würde auf jeden Fall Sinn machen, weil es wäre merkwürdig, wenn sie... Weil dann haben sie ja, also sie müssen ja hinterher recherchiert haben, aber eigentlich wäre es logisch, sie als Statistin rauszunehmen und natürlich, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt jemand anderen. Aber dass sie es eben als Flashback nehmen, ist ein gutes Indiz, das hast du recht. Man kann, wenn man nitpicky sein will, kann man immer fragen, okay, warum, sie haben Truman von seiner Geburt an unter Kontrolle. Mhm. Warum erzählen sie ihm von der Welt aus? Ich sage außen? Dir warum, ich habe darüber lange nachgedacht. Oh, sehr gut, tatsächlich. Ja. Die Show wird ja als Reality-Show vermarktet. Das heißt, die Zuschauer erwarten, dass ihre Welt da drin vorkommt. Und wenn dann ihre Welt nicht drin vorkommt und wenn sie dann auch noch so offensichtlich seine Welt begrenzen, dann bringen sie das Publikum gegen sich auf. Ich glaube, dass das marktforschungstechnisch hinterlegt ist. Das kann gut sein. Aber sie zeigen ja trotzdem, es gibt ja sehr viele fiktive Inhalte, die so wirkten, als wären sie nur für die Truman Show, also für die Show gemacht worden. Zum Beispiel die Fernsehsachen, die er guckt. Der Fernseher spricht nämlich sehr eindeutig mit ihm. Ja, was das, ich finde das so großartig. Sie müssen nicht weit weg, um glücklich zu sein. Bleiben Sie doch hier. Also der Film erzählt uns ja offensichtlich, dass wir uns in einer Art Science-Fiction bewegen, die allerdings nicht so weit ist von der Zeit, als der Film gedreht wurde. Also irgendwie in den 2000ern. Ja. Oder Ende 90er, Anfang 2000er, aber nicht in der weiten Zukunft. Aber, ja, nö. Aber Sea Haven wird inszeniert als so eine 50er-Jahre-Idylle. Und weil das die Welt ist, in der die Welt noch in Ordnung ist. In der die Welt noch in Ordnung ist, in der auch alles sehr weiß ist. Mhm. Obdachlose werden, der Müll wird von der Straße geräumt, wie Blumens Mutter feststellt. Oder Luft. Oder aus der Luft. Es gibt so Müll, so Leute, die als Müllmänner da rumlaufen, aber es gibt nicht genug aufzuheben, also heben sie Luft auf, es ist so großartig, wie man das so sieht, der eine schert da an diesem einen Baum rum, aber er darf das nicht wirklich scheren, Ja. Also macht er das auch so knapp davor, es ist großartig. Ich liebe diese Szene, wenn Truman unerwartet in das Gebäude reinrennt und zum Fahrstuhl rennt. Der Lift. Und dann wird die Wand gerade in dem Moment weggefahren und die Frau stellt sich rein in den Fahrstuhl und dreht sich in dieser typischen Fahrstuhlpose um, in der Hoffnung, dass es nicht auffällt, dass hinter ihr dieser Backstage-Bereich ist. Es ist fantastisch. Ihr Blick, wenn sie da steht und so angespannt und so gleichzeitig, ich bin im Fahrstuhl. Ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist super. Wie auch alle möglichen Statisten nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn er da langläuft. Also tun sie einfach so, als wäre er nicht da. Sie reagieren gar nicht, weil sie einfach nicht wissen, wie. Es ist so toll. Ja. Und deswegen ist es auch total nachvollziehbar, dass er denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier richtig, richtig awkward anders, als sein müsste. Und gleichzeitig denkt man, naja, er hat diese Awkwardness von Anfang an miterlebt. Mhm. Also vielleicht erkennt er ja nichts anderes. Es ist die reale Welt. Menschen ist egal, wie er sich verhält und Menschen... Wie der Film auch sagt, ne? du nimmst die Welt so an, wie sie dir präsentiert wird. Genau. Das sagt ja Christoph. Und ich finde, er hat absolut recht und deswegen kann ich auch diesen viel zu kitschigen Sonnenuntergang akzeptieren und diesen Mond, der überhaupt nicht realistisch aussieht. Dieser Riesenmond. Wenn irgendwie Blitz und Donner simuliert wird, dann reflektiert der Mond das Licht. Und du denkst dir, das ist physikalisch völlig unmöglich. Absoluter Bullshit. Weg. Yeah. Das geht nicht. Und das funktioniert für mich alles, ne? Dass sie das als die Realität erkaufen, die er einfach akzeptiert. Truman akzeptiert, dass der Mond viel zu groß ist. Ja. Truman ist zwar ein bisschen irritiert, er war jetzt auch nicht allzu irritiert, dass der Regen mal nur über ihm ist und ihm zu folgen scheint. Aber dann gibt es natürlich den Punkt, wo es zu weit getrieben wird. Ja. Für mich gibt es immer nach wie vor einen großen Knick eigentlich in Realismus, weil ich das Gefühl habe, okay, du brauchst eigentlich nicht so viele DarstellerInnen, du musst nicht die ganze Stadt so, wie du es machst, bevölkern, zumal sich das auch teilweise widerspricht. Also in dem Krankenhaus sind ja offensichtlich die Leute schon, ne? Die sind kostümiert und so weiter. Truman ist so schnell hinter Meryl hinterher, wenn er sie verfolgt ins Krankenhaus, das können sie nicht spontan aufbauen. Das heißt, die Leute sind da. Mhm. Ist in Ordnung, könnte man ja sogar meinen, vielleicht haben sie parallel noch manchmal, vielleicht schalten sie manchmal sogar zum Krankenhaus, wie Meryl ankommt und so weiter oder so wie auch immer. Aber dann gleichzeitig haben sie sowas wie die First Position des Tages, wo sich alle einmal hinstellen und gar nicht bewegen. Ja. Ich finde, fall ich nicht so ganz zusammen, das Ganze. Ja. Also entweder sie haben hier ein Leben in einer Stadt, das simuliert wird, wo die Leute die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen was machen, wenn sie nicht Pause machen. Oder sie haben halt ein perfekt durchgetaktetes Theaterstück, wo jeder genau seine Position hat, die er jetzt einhalten muss. Mhm. Und da ist der Film vielleicht manchmal ein bisschen inkonsequent, wie er seine Welt erzählt. Ja, aber er braucht die Loops. Weil Jim Carrey natürlich rausfinden muss anhand Beobachtung, okay, dieses Auto, dann kommt dieser Fahrradfahrer, dann kommt das, ne? Ja, die Loop ist toll. Die Loop ist großartig. Also ist auch eine gute Erklärung für das, wie sie das machen. Es ist vielleicht nicht die schlauste Methode, es zu machen, aber es ist eine. Es ist ja auch ein Loophole, das da entsteht, weil ich meine, ey, er sitzt im Auto, ist offensichtlich schon seit ein paar Stunden, er wird von Kameras beobachtet, ist niemandem aufgefallen, mal zu sagen, könnt ihr mal einen anderen Statisten da vorbeischicken? Ja, genau. Ein anderes Auto, wir haben doch genug. Ja. Und wer will sich den Scheiß angucken? Ein Mann, der in der Midlife-Crisis 2 Stunden im Auto sitzt. Ja, genau. Und eine Frau auf dem Fahrrad beobachtet, die vorbeifährt. Wer will das sehen? Aber du glaubst doch nicht, dass das nur das gezeigt wird. In solchen Momenten wird Werbung eingeschaltet noch. Ja, natürlich. Dann kriegt der da irgendwie sein kleines Fenster, wie wir das bei dem anderen Teil das sehen. Das ist auch visionär, ne? Also das war damals schon ein bisschen, aber das ist heute, ist das ja richtig groß. Diese, ja, ja, diese, ja. Wie heißt das? Es gibt sogar einen extra Namen dafür. Companion Ads. Oh, wenn, ja. Wenn so, genau. Mhm. Oh, alles schön eingerahmt, noch mit Bildern und so. Genau. Wer will das sehen? Das Publikum will das sehen. Ja. Wir kriegen ein paar zu sehen, aber die wir zu sehen kriegen, oh, sind toll. Die Asiaten sind toll. Die sind toll. Ich mag total die Bar, wo die Truman-Expertinnen sind. Ja, natürlich, ja. Und dann diese eine alte Lady, die ja sagt, ey, sein Vater kommt von daher, seine Mutter kommt von daher, ihr habt doch keine Ahnung. Wie findest du, dass die am Ende tatsächlich alle mitfiebern, dass er da wirklich rauskommt? Weil es würde ja bedeuten, dass das Ende der Show eingeleitet wird. Also, die sind ja auch in einem Konflikt da. Vielleicht wollen sie ihre Show ja nicht verlieren, aber sie wollen trotzdem, dass er da rausfindet. Ist auch wieder so eine schräge Metaebene, ne? Weil die spiegeln natürlich unsere Emotionen wieder. Ja, ja, genau. Und triggern unsere Emotionen. Und gleichzeitig kann man natürlich überlegen, sie sind sich gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat. Ja. Sie mögen Truman, aber sie mögen Truman ja vor allem wegen der Inszenierung von Christoph, was wieder so eine ganz komische Ebene aufwirft. Diese ganzen Truman-Fans sind ja eigentlich voll die... Das sind fiese Menschen. Ja, ja. Die haben sich von Christoph um den Finger wickeln lassen und genießen, hier ein gefangenes Tier zu gucken. Ich kann mir vorstellen, dass man über die Jahre ein bisschen detached davon ist. Und vielleicht wirklich, wie du sagst, gar nicht so die Tragweite dann feststellt mehr. Weil man so weit davon weg ist, weil das Hirn sagt, ich kann mich jetzt nicht als Komplize begreifen selber, sondern ich mache da einen Abstand dazwischen. Ich mache da eine Mauer dazwischen und ich bin emotional nicht so drin, dass ich verstehe, was da passiert. Aber ich glaube, am Ende wollen wir eigentlich alle Leuten dabei zuschauen, wie sie erfolgreich sind in dem, was sie gerne wollen. Ja. Und Truman hat wahrscheinlich den größten Wunsch seines bisherigen 30-jährigen Lebens. Und die Leute bekommen mit, was er wirklich will, wo er hin will. Und dann will man das, glaube ich, als Zuschauer einfach aus Impuls heraus schon. Ich glaube, die tatsächliche Erklärung ist viel einfacher, einfach weil der Film das emotional erzählen will und weil es diesen emotionalen Kontrapunkt zu uns braucht und weil das wichtig ist, dass die Leute das machen, weil sonst wäre es ein anderer Film und sonst würde der Film das irgendwie anders erzählen. Und wir sind natürlich der Typ in der Badewanne, der sich am Vorhang festhält. Und toller Typ. Ja, total. Und wir kommen da halt einfach nicht raus, dass es einfach diese doppelte Ebene gibt, auch wenn Truman dann auf dem Boot ist und Christoph sagt, okay, wir machen hier Heldeninszenierung und wir nehmen die Kamera, weil die ist besonders nah dran, damit er wie ein Held inszeniert ist und wir sehen ihn als Helden inszeniert, aber natürlich auch durch die Linse von Christoph als Held inszeniert. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig will der Film uns ihn aber auch als Helden präsentieren, weil wir natürlich auch wollen, dass er es schafft zu fliehen. Und das ist dieser Konflikt, der so ein bisschen bestehen bleibt innerhalb des Films, der einfach nicht gelöst wird, der auch nicht zwingend gelöst werden muss, den der Film aber mit sich rumträgt. Ja. Und nicht unbedingt nur reflektiert, sondern eben auch irgendwie als Teil des Konflikts, der in einem so emotionalen Setup, oh Gott, hast du das geschwurbelt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist ein Konflikt, der in diesem emotionalen Setup einfach besteht und muss man einmal tief durchatmen. Was passiert mit ihm, nachdem er in der realen Welt angekommen ist? Die arme Sau. Das wird die Hölle, oder? Die arme Sau. Der wird ja von Kameras, von Reportern, der wird total verfolgt werden. Der wird deutlich weniger gefühlte Anonymität haben als davor, als in der Show. Ja. Es wird schrecklich. Es tut mir so leid um diesen Menschen. Es gibt vielleicht eine 30-prozentige Chance, dass er sagt, ich schicke mich wieder in den Daumen zurück, ich lebe da mein Leben und ihr sollt alle zuschauen, Hauptsache lasst mich in Ruhe. Oder nach Fidschi abhauen, wo Inseln sind, wo noch kein Mensch ist. Das wäre eigentlich noch so eine Post-Credit-Szene, wo man ihn und Sylvia am Strand von Fidschi sieht. Ja, ja, genau. Wie sie sich's gut gehen lassen und keine Ahnung, noch irgendwie so ein Witz, dass er seine Entschädigung gekriegt hat und der Scheck von CBS ist angekommen. Das Ding ist, ich glaube, dass er keine Chance hat, in der normalen Welt überhaupt zu leben, die ersten Jahre. Er ist viel zu naiv. Er weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ne? Ja. Es wurde ja immer um ihn herum inszeniert. Und wenn das nicht mehr passiert, ich glaube nicht, dass er lebensfähig ist. Also, das zumindest erst lernen muss. Und dazu hat er noch in dieser 50er-Jahre Jahre Traumwelt gelebt, in der es keine Verbrechen gibt, keine größeren Konflikte, keine Dramen, sondern alles irgendwie so an der Oberfläche stattfindet. Ja. Das wird richtig hart. Ich finde ja tatsächlich, es ist ein Film, den man durchaus hätte eine Fortsetzung geben können. Ja, das stimmt. Ja. Und zwar, jetzt ist es zu spät dafür. Aber man hätte schon, zum einen hätte man erzählen können, wie Truman draußen ist und mit Sylvia zusammen. Mhm. Und dann natürlich, wie Christoph einen Ersatz für Truman holt. Und dann hätte man sogar den Film nochmal ein bisschen anders erzählen können, nämlich dass das parallel erzählt wird, wie Truman und Sylvia zum Beispiel versuchen, das Ding zu sprengen. Zu sprengen im wahrsten Sinne? Oder? Nein, nicht im wahrsten Sinne. Die können ja keine Terroristen werden. Aber irgendwie versuchen, diesen Menschen zu retten, der da genommen wird als nächstes. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Aber ich liebe die Szene, wie er mit seinem Boot in den Himmel reinfährt. Es ist großartig, natürlich. Ganz toll. Wahrscheinlich die ikonischste Szene des Films, ne? Ja, ja. Wie er da dann den Horizont entlangläuft an diesem und er sieht Treppe, Stairway to Heaven. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß, wenn ich es jetzt sehe, verstehe ich es nicht mehr, aber beim ersten Mal bin ich wirklich erschrocken, als ich es gesehen habe, weil ich nicht damit gerechnet habe. Der Himmel hat mich wirklich verarscht. Ja, ja, aber jetzt auch beim Gucken, mich auch wieder. Ah, okay. Ich wusste, dass der Moment kommt, aber in dem Moment habe ich gedacht, da ist er. Und es gibt auch sogar noch kurz den Schatten zu sehen vorher. Stimmt, also es gibt eigentlich so eine kleine Vorwarnung. Ja. Die haben ja diese Bootsszenen tatsächlich in so einem Tank in Kalifornien gedreht. Aha. Und Jim Carrey hat erzählt, er wäre wirklich fast ertrunken. Was? Weil er war auf diesem Boot, die haben halt Wellen um ihn rum gemacht. Ja. Und er also sollte halt kämpfen und so, irgendwie eine Wellenmaschine oder sowas. Und er war aber angezogen, wie er angezogen ist, nämlich mit dickem Pulli und dicker Hose und so weiter. Und das war alles verflucht schwer. Und dann ist er halt wie auch gewünscht runtergefallen. Ja. Und es war wohl ein Zeichen verabredet. Ja. Ein Daumen hoch oder so, womit er zeigt, dass er jetzt Hilfe braucht, dass die Rettungstaucher doch bitte kommen sollen. Und er hat irgendwie gekämpft und hat er wohl auch das Zeichen gezeigt. Und die haben es nicht verstanden, weil sie gedacht haben, er spielt einfach, wie er kämpft. Mhm. Okay. Und er hat erzählt, er hatte damals wirklich Angst zu ertrinken. Oh, scheiße. Und so war dann wirklich mit seinen Kräften am Ende, bis die Taucher, die da mit ihm im Becken waren, dann doch zugegriffen haben und ihn rausgezogen haben. Krass. Das muss wohl eine ziemlich krasse Szene gewesen sein für ihn. Fuck, okay. Um mal zu der ersten Frage zurückzukommen. Hast du das Gefühl, dass es eine Jim Carrey Show ist? Oder nicht? Nee, weil alles drumherum an dem Film zu gut ist. Ich finde, damals wurde, ich bin in den Film gegangen wegen Jim Carrey. Ja. Und damals wurde sehr viel Wirbel darum gemacht, dass Jim Carrey ein ernster Darsteller wird, dass er jetzt was anderes spielt und dass das zeigt, wie Oscar-würdig Jim Carrey ist und so weiter. Mm. Und wenn ich es heute sehe, denke ich, Jim Carrey ist für mich nicht das Hauptargument für den Film. Jim Carrey ist sogar in meiner Top-Liste an Argumenten für diesen Film relativ weit unten. Ja, okay. Ohne ihn schlecht machen zu wollen. Wie gesagt, er spielt das gut, aber es gibt einfach viele andere Sachen, die ich an diesem Film schätze. Ich finde halt ähnlich wie du, aber ich komme von einer anderen Ecke. Ich finde, dass Jim Carrey es nicht schafft, diesen Film zu seiner Jim Carrey-Show zu machen, wie er das vielleicht später gemacht hat oder vielleicht auch vorher schon, aber vorher war es ja auch noch mehr gewünscht, weil er diese ganzen Slapstick-Sachen gemacht hat und das da irgendwie dazugehörte, während bei Man on the Moon ja eigentlich die Figur mehr hätte übernehmen müssen, als jetzt Jim Carrey den Film hätte übernehmen müssen. Und ich finde, hier hat das wirklich geschafft, da ist er in einer Phase seines Lebens, so vom Gefühl her, wo das Ego noch nicht zu groß ist. Vielleicht. Wo er wirklich noch in der Lage ist zu sagen, okay, ich habe hier eine Rolle und ich nehme diese Rolle ernst und mein Ego spielt da nicht dazwischen. Aber er hatte schon ein großes Ego, ne? Er hatte auch viel Geld für den Film gekriegt. 12 Millionen, er hätte aber 20 haben können. Er hätte 20 haben können, was dann irgendwie ein Drittel gewesen wäre vom Budget. Ja. Und er war aber schon ein großer Slapstick-Star, ne? Also als er den Film gespielt hat, galt er als die Slapstick-Hoffnung der 90er Jahre. Ja, ja. 60 Millionen hat der Film gekostet, 264 Millionen hat er im Boxoffice eingespielt. Wow. Ein Riesenhit, ein Film, der eigentlich als so das, was damals so dieses nicht C-Movies, auch nicht B-Movies, aber halt nicht die großen A-Movies, nicht die großen Blockbuster, nicht als das geplant war, der wirklich der natürlich gefeiert wurde, der aber auch überraschend war, dass er so ein Hit war, dass er so viele Leute ins Kino gezogen hat. Ja. Peter Weir hat geplant, nicht geplant, das ist zu viel gesagt, aber er hatte Überlegungen, das Ganze mit diesen Meta-Ebenen noch ein bisschen größer zu machen und während der Vorführung des Films das abzubrechen und einmal das Publikum zu zeigen, uns. wie wir den Film im Kino sehen, um dann wieder zurück zum Film zu kommen. Also einfach um diese irgendwo in einer Sequenz, wo sowieso Überwachungskamerabilder sind, dann auch noch Überwachungskamerabilder vom Publikum, vom Kino irgendwie mit einzustreuen, genau. Was ich eine geile Idee finde. Super Idee, aber es ist halt auch so voll gimmicky, ne? Ja, natürlich. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Er hätte fast Christoph selbst gespielt. Ja, stimmt, er wollte Christoph vielleicht selbst spielen, weil das diese Metaebene er als Regisseur. Gott sei Dank ist es Ed Harris geworden. Ja, der Dennis Hopper war der Erste. Stimmt. Der war nicht lange dabei. Ja, es gibt mehrere Ideen, warum er wieder gegangen ist. Es gab künstlerische Differenzen, aber das heißt immer alles. Und irgendwo habe ich gehört, dass er seinen Text nicht konnte. It's fucking Dennis Hopper. Es kann so viel sein. Vielleicht war er auch einfach voll auf Droge, als er am Set aufgetaucht ist. Vielleicht auch das. Naja. Aber wie gesagt, ein Riesenhit und ein großer Publikumsliebling, der öfter mal in Listen auftaucht, wenn es um die besten Filme der 90er Jahre geht. Große Erfolgsstory. Die besten Filme? Was ist das für ein Hinweis? Vielleicht auf eine Top 3? Nein, haben wir etwa eine Top 3? Wir haben eine Top 3. Unsere Top 3. Genießen Sie diese Top 3 mit Mokoko, dem Lieblingsgetränk von Johannes Franke. Von den besten Kakaoplantagen von Nicaragua. Johannes, was hast du als Top 3 für uns? Also, wir haben die Top 3 Big Brother. Natürlich, was sonst? Ja. Und zwar Filme, die in irgendeiner Form mit Überwachung oder mit Big Brother, ich weiß nicht, inwiefern du das interpretierst, aber... Man kann es auf verschiedene Arten interpretieren. Ja, es gibt natürlich die Big Brothers und es gibt auch die Little Brothers. Ich habe beides so ein bisschen drin. Ja, aber also eigentlich habe ich Big Brother gesagt. Ich möchte einen Honorable Mention reinwerfen. Ja, unseren Kurzfilm? Nein, das wäre zu selbstverliebt. Nein, eine ganz tragische Geschichte, nämlich ein Film aus dem Jahr 1999, Ed TV. Ja. Der ungefähr zur selben Zeit wie die Truman Show ins Kino kam und ein sehr ähnliches Thema hat. Oh. Nämlich es geht darum, dass... Ein Typ, gespielt von Matthew McConaughey, Star in einer Reality-Show wird, wo er die ganze Zeit über mit Kameras überwacht wird. Aber er weiß es natürlich, ne? Er bewirbt sich für diese Show, er wird genommen. Aha. Und ab sofort ist immer ein Kamerateam bei ihm und dann wird gezeigt, wie er. Und dann ist es eigentlich eine typische Rom-Com. Er verliebt sich nämlich in die Frau von seinem Bruder, der arschig zu ihr ist und er will dann natürlich gewisse Sachen nicht auf der Kamera haben und das Publikum wird immer größer und es ist ein wirklich niedlicher, schöner Film von Ron Howard immerhin auch, ne? Von dem großen Ron Howard, der unter anderem verantwortlich ist für Apollo 13, an dem Ed Harris mitgespielt hat, oder Beautiful Mind. Und es ist wirklich ein schöner Rom-Com-Film, der an den Kinokassen einfach komplett untergegangen ist, weil die Truman Show da war. Oh, und weil nein. Die Truman Show der Film war, wenn es um dieses Thema geht. Und kann man sich aber angucken, ist ein netter Film, ist kein Meisterwerk, aber wirklich, und kann auch nicht mit der Truman Show mithalten, ist aber wirklich ein schöner Film zu diesem Thema auch. Er wurde also Home Alone. Er wurde Home Alone, genau. Wie wir gelernt haben in der Episode über Home Alone. Kevin allein zu Hause. Mein wirklicher Platz 3. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Liste, wo ich das bunt durchmischt habe und ich weiß nicht, was ich jetzt nehme. Ach, nehmen wir einfach Homeland. Weil Homeland ist eine Serie, die noch relativ jung ist, die das wirklich gut gemacht hat, dieses FBI-Überwachungsprogramm darzustellen mit Claire Danes als Agentin, die einen Soldaten überwacht, der aus dem Krieg zurückkommt, der Gefangener war, der verdächtig wird, umgedreht worden zu sein und jetzt Terroranschläge in den USA zu planen. Mhm. Und ein wirklich guter Blick auf Überwachungstechnik und Überwachungsmethodik. Ich habe kaum richtig echte, so düstere Überwachungsthematiken. Das stimmt gar nicht. Verdammt, das muss ich wieder zurücknehmen. Denn auf meinem Platz 3 ist das Leben der anderen. Und ich fand damals das Leben der anderen ziemlich gut. Aber ich wäre mal interessiert, wie ich den heute finden würde. Es gibt nämlich durchaus immer mal wieder Stimmen, die so sagen, ja, so gut ist der Film eigentlich gar nicht. Und ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass ich sagen könnte, okay, ich verstehe, warum. Weil die Referenzen einfach nicht mehr da sind, deswegen kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Und deswegen würde ich den Film gerne nochmal sehen, um rauszufinden, ob der jetzt wirklich der große, tolle Film ist. Ich habe den auch ganz gut in Erinnerung, glaube aber, er trägt so ein grundsätzliches Problem mit sich und das ist, dass die Deutschen nicht so gut drin sind, wenn es darum geht, politische, historische Filme zu machen. Ja. Egal ob DDR oder Nationalsozialismus oder auch eine frühere Zeit, irgendwie 20. Jahrhundert. Hast du im Westen nichts Neues gesehen? Nee, den neuen meinst du, ne? Ja, genau, den neuen. Den habe ich nicht gesehen. Ja, vielleicht ist das mal eine Ausnahme oder so. Oh, okay, dann sollte ich... Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach, du hast ihn noch nicht gesehen? Nein, nein, aber er hat ja so wahnsinnig viel Lob bekommen. Ja, ich bin skeptisch. Also ich fand Die Brücke zum Beispiel sehr gut. Okay. Und das habe ich schon so weit zurück in die Vergangenheit gegriffen für einen deutschen Beitrag zu solchen Themen, der wirklich gut ist. Aber ich fand Das Leben der Anderen auch gut, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Keine Ahnung, weiß auch nicht. Vielleicht mehr. Muss man ihn nochmal gucken. Vielleicht hatten wir da nicht einen Publikumswunsch vor kurzem. Wir haben so eine Liste von Publikumswünschen. Ich glaube, Das Leben der Anderen stand mit drauf. Oh, dann können wir gleich einen Wunsch erfüllen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, okay, gut. Mein Platz 2, ich bin ganz klassisch unterwegs, 1984. Das ist eine wirklich gute Literaturverfilmung aus dem Jahr 1984 von Michael Redford mit John Hurt und Richard Burton. Hm. Ein wirklich guter, starker Film, der dem Roman sehr gerecht wird. Ich glaube, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ach krass, okay. Also, vielleicht gucken wir den mal. Platz 2 bei mir, Rear Window. Ja. Von der anderen Little Seite. Little Brother. Hier, ja. Von wegen, ich habe gesagt Big Brother. Es ist der kleine Bruder. Es ist derjenige, your friendly neighbor, der gerne seine Nachbarn ausspioniert, weil er einfach nichts anderes zu tun hat, weil sein Bein gebrochen ist. Jetzt habe ich meine kleinen Brüder extra rausgenommen und dann kommst du mit so einem an. Okay, ja, aber schön. Hitchcock, ja. Klassisch. Ja. Mein Platz 1 ist Die drei Tage des Condor. Habe ich, glaube ich, schon ein, zweimal erwähnt. Agenten-Thriller aus den 70ern, wo es um einen Agenten geht, der aus dem Innendienst kommt. Ja. Und der Zeitung durchsucht nach geheimen Botschaften und sowas, die da vergeben werden können. Und dann wird sein Büro abgeschlachtet. Und er, der eigentlich nur so ein Bürotyp ist, also wirklich kein richtiger, nicht so der typisch klassische Agent, wie man ihn aus Filmen kennt, nicht dieses Klischee von dem Typen, der sich durchschlagen kann, sondern einfach ein normaler Typ, dessen Job es halt ist, fürs FBI Zeitung zu lesen. Mm. Der ist plötzlich auf der Flucht vor Killern, wird von allen gejagt, okay. Muss herausfinden, was passiert ist. Robert Redford in einer seiner stärksten Rollen. Ah, ja, Robert Redford ist immer ganz gut, finde ich. Der bringt so Class mit rein immer. Auf jeden Fall, auch in diesen Film. Okay, mein Platz 1, Brazil. Der passt hier, ich weiß, Brazil ja. So viel in meinen Listen auftauchen, aber es ist halt einfach so. Hier muss er sein. Er ist einfach großartig. Ja, er ist fantastisch. Ich habe ihn nur weggelassen, weil ich wusste, dass du ihn bringst. Okay, gut. So durchschaubar bin ich ja so. Na gut. Und damit zurück zu unserem Film, zur Truman Show. Ja. Das war unsere Top 3. Haben wir noch irgendwelche Baustellen, die wir aufmachen wollen? Oder haben wir einfach ein Urteil, das wir fällen wollen? Ich glaube, wir haben ein Urteil. Das Urteil. Ja, du hast ein Urteil? Erzähl. Ja, es ist wirklich ein guter Film. Ja. Der taucht vollkommen zurecht in diesen Best-of-Listen der 90er auf. Ich habe schon gesagt, Jim Carrey ist für mich nicht das Argument für den Film. Es gibt genug andere. Fantastisch inszeniert, großartige Kamera, Musik, Schnitt, hervorragendes Spiel mit den Emotionen und ein underlying dark tone, der irgendwie, der Gott sei Dank so wirklich tatsächlich so ein bisschen tiefer ist, aber mit sehr vielen Metaebenen Spielereien, über die man noch lange nachdenken kann. Und es ist einfach perfekte Unterhaltung. Es ist einfach ein großer Hollywood-Film, der wirklich, wirklich bewegt, berührt und funktioniert. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst, Plor. Weil du jetzt zwischendurch im Gespräch immer mal wieder, ja, das vielleicht nicht so, das nicht so und Jim Carrey, ach, who gives a fuck. Hey, hey! Und jetzt bin ich froh, dass du ein bisschen persönlich im Fazit bist. Weil ich finde den Film großartig. Ich finde ihn wirklich toll. Er bringt diese Themen, die so düster sein könnten, so gut zusammen, dass man einen absolut watchable Film hat. Auch mehrmals anguckbar. Man kann immer wieder neue Sachen entdecken, irgendwie in der Inszenierung. Aber der regt so viele düstere Themen an, über die man nachdenken muss und die auch über die Zeit, muss man sagen, noch interessanter geworden sind. Also ein Film, der sehr gut gealtert ist einfach, ja, auch. Ja, absolut. Der auch wirklich visionär war, du hast das Wort vorhin gesagt. Ja. In vielen Punkten, nicht nur was die Kameratechnik betrifft, sondern auch was die Unterhaltungsindustrie betrifft. Ja, total. Und deswegen finde ich den Film total ein Muss-man-sehen-Film. Also anschauen und immer wieder gerne anschauen. Ist ein Muss-man-sehen-Film auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir nächste Woche sprechen, bleibt noch kurz dran. Dann genießt noch den Jingle und danach werden wir euch erzählen, was wir nächste Woche machen. Wie immer, danke fürs Zuhören. Ciao. Danke, Flo, dass du den Film angeschaut hast. Danke, Johannes, dass du mir den Film gegeben hast. Das muss einfach immer ja, sein. Auf jeden Fall. Okay, gut. Und danke an euch. Bis dann. Ciao. Er stand auf meiner Little Brother-Liste, die ich dann weggeworfen habe, weil du gesagt hast, ich habe Big Brother gesagt. Oh, okay. Und ich erwarte von dir, dass du mir ganz, dass du für mich ganz viel klugscheißt dann nächste Woche über analoge Fotografie. Oh, okay. Blow Up aus dem Jahr 1966 von Michelangelo Antonioni, der, wie der Name sagt, ein italienischer Regisseur ist, der allerdings dann international geworden ist und das ist ein britischer Film. Okay. Der ein Mystery-Film mit Thriller-Elementen, mit ein bisschen Surrealismus, ein bisschen psychedelisch. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Gehört er in die Liste Plo empfiehlt Filme, die keine Sau kennt? Er gilt, glaube ich, als richtig großer Klassiker. Echt, wirklich? Ich glaube, es ist so ein Film, der auf den Top-Listen, was sind die besten Filme aller Zeiten, regelmäßig auftaucht. Also gehört er in die Liste Filme, die Johannes nicht kennt, für die alle anderen ihn umbringen wollen, dass er sie nicht kennt? Genau, so ungefähr. Ich weiß okay. Nicht genau, wahrscheinlich irgendwas dazwischen. Na gut. Also eher schon ein Nischenfilm, aber ein ziemlich bekannter Nischenfilm, der auch relativ erfolgreich war, soweit ich weiß. Okay, ja, dann werden wir den anschauen und ihr werdet ihn auch anschauen, damit ihr bei der nächsten Party, wenn dieser Film abgefragt wird, nicht dumm dasteht. Okay. Schaut euch den Film an, wir werden eine Menge spoilern, wir werden tief eintauchen und wir werden vielleicht auch ein bisschen streiten. Bis dahin. Okay, ciao. Bis dann. Ciao.